Ein ehrliches Protest? Kleines, gefährlich. Das ist von einem Oscholanten gebaut. Dann kann es gefährlich sein. Das ist handwerklich perfekt. Wir sind alle trainiert. Osho, das hat er wirklich geschafft. Alle sind gut trainiert. Das ist der Waldschrat überhaupt gewesen. Aus Freisingen. Sieht man, Freisinger Holz. Ja. Der Papst hat schon das gesehen. Welcher? Er ist neben dem Baum geboren worden. Wenn der Baum noch gestanden hätte, hätten wir keinen Papst gehabt. Schrecklich. Du bist kein Deutschen. Argentinier. Was ist denn hier los? Ist schon soweit? Jo. Langsam. Wir sind wer? Mama mia. Kreuzgang. Ich bin nächstes Mal richtig rein. Nur wegen euch. Vielen Dank. Sitze ich hier. Werde gekreuzigt. Das tut gut. Die Stellung ist gut eigentlich. Aushängen ist auch gut. Wo ist der Nagel? Fängt nur der Nagel. So enden ja manche Geschichten. Das ist vor der Umarmung. Man holt Luft. So, grüß Gott zum Gottesstunde. So, irgendwelche Nachfragen von gestern? Auch nicht. Also habe ich gestern nichts gesagt. Oder? Gut, hat da einer was mitgebracht? Berliner? Willst du dich setzen? Aber. Entschuldigung. Also ich muss heute mehr Witze machen, weil es mir schlecht geht. Wenn ich lache, geht es mir gut. Das ist Wenn man sich so schüttelt vor Lachen, da ist das Kreuz so der beste Rüttler, braucht man keine Maschine mehr. Geht doch. Aber tanzen. So, jetzt fangen wir aber an. Jetzt sitzt ihr alle. Auch die Schuhe auf. Da sind aber da noch so viele Stühle da. Im Einsatz. Das ist ja noch nicht vorbei, gell? Das ist ein Hoffnungsturm. Ja, gut. Herrlich geordnet. Ein Hort. Stühlehort. So, jetzt aber ran. Irgendeiner gekommen, der was wissen will. Wo geht's lang? Man ist fertig. Alle scheue. Keiner will der Erste sein. Doch. Kannst du mal was über dein eigenes Erwachen erzählen? Heute Morgen ging es mir sehr schlecht. Als ich wach wurde, war das der erste Gedanke scheiße schlimmer als sonst. Was war der erste Gedanke? Immer noch Rücken. Das ist dann nicht gut. Man wacht auf, wenn man wegen Schmerz aufwacht, ist nicht gut. Aber meistens wachen auch die Erwachten mit Schmerzen auf, habe ich gehört. In dem tiefsten Depressionen, auf einmal löste dich das Gewahrsein von dem Körper. Und da hat einer mitgekriegt, der ist ja nicht der Körper. Aber ich kriege jeden Morgen mit, ich bin doch noch der Körper. Ich komme aus dem Scheiß nicht raus. Auch der Körper. Nee, ich kann da nichts von sagen, weil ich habe da kein... Es gibt so viele Ideen von Erwachen und irgendwelchen Erlebnissen und von Berichten. Überhaupt eigene Erwachen, das ist schon verrückt. Wie kann einer eigen erwacht sein? Ich dachte, Erwachen bedeutet, da gibt es gar keinen, der wach ist. Ach, danach, aber vorher gab es einen. Das wundert mich immer, dass vorher gab es einen und auf einmal sagt einer, da gibt es keinen. Gibt's mich nicht. Derselbe sagt das. Was? Vor allen Dingen derselbe sagt das. Ja, derselbe sagt das auch noch. Dann unterscheidet auch vor dem Erwachen und nach dem Erwachen. Die Geschichte geht weiter. Jetzt reden die hier weiter wie gestern hier. Also dann nach hinten. Aber schnell. So, jetzt muss man ein bisschen. Hab ich das? Weil Erwachte haben Autorität, meine ich. Aber bei mir passiert gar nichts. Ich kann da sagen, nichts passiert. Keiner hört auf mich. So, was war jetzt mit meinem Erwachen? Denkst du, ich bin erwacht? Habe ich nie behauptet. Da hab ich weiß doch, bist du erwacht. Was? Ich weiß es nicht. Was denkst du denn, was Erwachen wäre? Ach, das habe ich mal abgewöhnt. Ach so, aber von mir wirst du es wissen. Ja. Das sind Schlitzohren. Für sich selbst haben sie schon damit abgeschlossen, aber einen anderen da schon mit reinreißen. Wie war es denn bei dir? Was ich gar nicht mehr wissen will. Und dann wundert mich, dass ich ein Sabbatjahr machen will. Keiner will was wissen, aber mal gucken, was der darüber sagt. Gott, oh Gott. Na gut. Ja, noch irgendeiner was von einer spirituellen Erfahrung? Wie ist das nochmal mit dem Bitte? Gestern hattest du kurz, war die Frage gewesen mit dem die Licht als das letzte... Das Licht? Die Licht? Als die letzte Erfahrung. Habe ich nicht gesagt. Die letzte Hoffnung. Das letzte Zuhause. Verspricht viel, aber hält gar nichts. Scheiße. Das ist scheiße. Weil dann bricht alles zusammen. Was vorher auch nicht da war. Das ist scheiße. Vorher ist ja noch ein bisschen Hoffnung. Im Gewahrsein verweilen, etablieren, in irgendwo. Oder vor dem Sein sein. Prior irgendwas. Etabliert man sich da. Man wird zur Leinwand. Und nichts von dem hält was. Alles nur leere Versprechungen. Und das ist nicht so schön, habe ich gehört. Keine Hoffnung mehr gibt, dann ist es schön. Oder? Nee, es ist immer noch scheiße. Gibt ja da keine Hoffnung mehr. Ja, aber es ist immer noch scheiße. Auch ohne Hoffnung ist scheiße. Es war mit Hoffnung scheiße, es ist ohne Hoffnung scheiße. Warum ist es scheiße? Es ist immer scheiße. Also warum sitzen denn Leute hier? Nur weil sie denken, sie kommen aus der Scheiße raus. Das sind Hoffnungsträger hier. Die denken, ich kann ihnen sagen, wie man aus Scheiße rauskommt. Was? Wann denn? Habe ich nicht gesagt. Ich sage, es bleibt Scheiße, es war, es ist, es wird Scheiße sein. Ja, das ist auch Scheiße. Das heißt ja nicht, dass da deine Scheiße mit aufhört. Du stellst dir was vor, du nimmst was an. Du fragst mich, aber du glaubst mir nicht. Du willst nicht was. Du willst die Hoffnung weitertragen, dass ohne Hoffnung besser ist. Das ist deine Hoffnung. Und ich sitze hier und sage dir auch, das ist eine falsche Hoffnung. Die Tricks sind unendlich. Ja, wenn es keine Hoffnung mehr gibt, Wenn, ja mach doch, aber frag mich doch nicht. Mann, ne Meter. Und dann fragt man mich, warum ich aufhören will. Glaubt mir eh keiner. Ich kann ja sagen, was ich will. Die wollen einfach nur Bestätigung für das, was sie sich vorher schon gedacht haben. Wie kann man dann sagen, dass das Licht die letzte Erfahrung ist? Wie kann man das nicht sagen? Ich sage ja auch, heute Morgen habe ich Schmerzen gehabt. Was, hör mir doch zu, ich sag's einfach. Wie kann man das sagen? Ich sag's einfach. Einfach den Mund auf und zu machen. Watch me. Ich sag's. Fertig. Das ist genauso ein Scheiß wie alles andere. Fertig. Wie kann man das sagen? Ich kann auch sagen, der Osterhase ist schöner wie der Weihnachtsmann. Wie kann man das sagen? Hast du schon mal gesehen immer? Ja, vielleicht. Jeden Morgen im Spiegel. Und manchmal fühle ich mich als Hase und manchmal als Weihnachtsmann. Weil ich großer Erfolg. Das muss ich mal sehen. Ja, so. Wer ist schöner? Mit Ohren, wer ist die schöner? Mit Ohren? Habe ich keine Ohren mehr. Ist der vielversprechender. Möglicherweise. Die spricht wieder von Rammlern oder sowas. Kaninchen. Du hast lange Ohren gesagt. Ja. Ich kenne euch. Ihr seid doch nur zum Unterhalten. Ja. Kommt doch Gott sei Dank nichts mehr raus. Oder was? Einfach nur lustig sein. Auch wenn es weh tut. Ja, noch irgendwas, was ich nicht so sagen könnte oder doch? Ja gut, noch irgendwas, was man Phantomschmerzen nennt. Was wer geschafft hat, keiner hat was. 10 Minuten. Den Knoten? Das ist 10 Minuten schon. Ja, ich will jetzt Tabula Rasa werden. Rasender Geschwindigkeit. Ich will Rekorde aufstellen noch im letzten Moment. Gut. So, noch irgendwelche. Ihr seid doch alle erfahrene Sucher. Hardliner. Verbesserlich. Du musst doch irgendwas noch. Ja, also du hast gesagt, aus der Scheiße kommt man nie raus. Ja, weil man die Scheiße ist, das ist das Problem. Wie kommt man aus dem Sein raus? Was ist der Tod? Ist irgendwie. Find erst mal vor einen, der gelebt hat. Kannst du den Stuhl runternehmen? Ich bin echt lieber am Boden, die Stühle sind unbequem. Ja, wem sagst du das? Das ist doch vorher bei Nisargadatta, der die ultimative Medizin, versuch erstmal einen zu finden, der geboren wurde, den es gibt. Und dann kannst du dann möglicherweise darüber sprechen, wenn du den gefunden hättest, ob der sterben kann. Aber du fängst schon mit dem zweiten an. Du denkst schon an Sterben, bevor du einen gefunden hast, der gelebt hat. Wahnsinn. Und eine Annahme, dass es dich gibt, lässt dich zu der Annahme verführen, dass es durch einen Tod dann aufhören könnte. Also, was ist jetzt? Wird beim Geborenwerden was geboren? Wird Sein beim Geborenwerden geboren? Wird Leben geboren? Frage. Und kann das Leben, was nicht geboren ist, dann auch wieder sterben? So könnte es sein. Immer könnte. Das ist so die Erfahrung, die wir alle machen. Das ist doch alles nur Hörensagen. Du hast einen Coach gehabt, das war deine Mutter, die hat dir gesagt, du bist da rausgekommen. Das ist dein Körper. Jetzt mach ihn auch selber sauber nach 3 Jahren. Und dann hast du ein Problem. Weil dann ist dein Rücken. Da fängt die Scheiße an mit dem dritten Lebensjahr. Ja, schon dabei. Weil da fängt Haben an. Doch, da fängt die Scheiße an, nämlich deine Scheiße zu sein. Die Scheiße war vorher da, aber du nimmst es als deine Scheiße. Ja, wenn die Ohren werden gar nicht kippt, dann gibt es ja auch die Scheiße nicht. Die Scheiße wird immer... Was? Warum soll die Scheiße überhaupt sein? Die Übersetzung von Scheiße wäre relative Erfahrung von Getrenntheit. Das ist eine Misterfahrung. Weil da vermisst man ständig die Natur, die man ist. Ja. Also die Erfahrung von Sein in ihrem relativen Erfahrungsfeld ist immer eine relative und deshalb eine Scheiße. Weil in dem Moment bist du von... Man kommt nie raus. Nee, weil du dich genau so verwirklichst. Das Sein verwirklicht sich als relatives Sein, nämlich als getrennter Erfahrender von der getrennten Erfahrung. Der Seher, der Sehen und das Gesehene ist immer diese Dreifaltigkeit. Und das wird nicht aufhören. Also du wirst dich immer verwirklichen in dieser Dreifaltigkeit. Und die ist immer eine Erfahrung von relativem Sein. Warum ist das denn schlecht? Ja, weil es relativ ist. Weil du dich jetzt darauf gerichtet hast und denkst oder möglicherweise annimmst, dass du darin ein Zuhause finden kannst. Und nämlich dich mit deinem Geliebten verbinden kannst oder vereinen wieder kannst. Weil du eine Hoffnung hast, dass irgendwann mal durch irgendeinen Umstand erwachen, du dich vereinst mit deinem Selbst. Und dadurch tust du alles. Zu dieser Annahme, dass du irgendwann mal wieder eins bist mit dir selbst. Das lässt dich zum Sucher werden. Weil diese relative Erfahrung deine Heimat geworden ist. Du hast dich auf etwas gerichtet, was einfach nur, ja was, die Verwirklichung dessen ist, was du bist, aber nicht deine Wirklichkeit. Aber diese Falle ist, kannst du nicht entkommen. Weil die Liebe zu dir selbst lässt dich immer wieder reinfallen auf diese relative Erfahrung, zu dir selbst und dann wieder dich selbst als Einheit zu erfahren. Da gibt es kein Entkommen. Liebe lässt dich hier immer wieder an diesen Scheiß dranhängen. Das ist der Leim, der dich ständig verleimt. Und jeder, der verdenkt, er könnte da rauskommen und er wäre da raus, der ist nur temporär mal kurz abwesend. Und der ist verliebt nämlich in eine Abwesenheit von sich. Und die Liebe hört nicht auf. Aber dann die Verliebtheit in die Abwesenheit kann wieder umschwingen in die Verliebtheit in die Anwesenheit. Dann ist wieder Hölle. Ist doch keiner entkommen. Und wenn einer denkt, er wäre entkommen, was ist denn mit der ganzen anderen Selbste, die da rumhängen? Jeder nimmt es so für sich persönlich, wenn ich dann und dann das Ding. Aber was ist denn das Mitgefühl mit der ganzen Welt, mit dem ganzen anderen Selbst, wo das Selbst immer noch reingefallen ist? Bist du denn dann der Entkommene und die anderen sind ja alles die Arschlöcher? Wer ist denn die anderen? Das ist doch genau so ein Scheiß. Wo du bist, gibt es auch andere. Ja, das ist die Hölle. Ja, du willst ja damit auch, du denkst ja, du kannst als Einzelner entkommen. Wie komme ich damit ein? Du hast gesagt, du bist beim Sterben hört es vielleicht auf. Du musst immer zuhören. Ich höre zu. Du hörst mir ja nicht zu. Ich höre dir zu. Ich behalte alles. Ja, ich bin nachtragend. Nein, aber dein Hinweis auf die anderen, ich bist ja du. Das ist doch nur eine Witzidee im Kopf. Das bin ich doch. Lauf doch mal rum und sag, du, ich bin du, ich bin du, ich bin du. Das ist doch nur eine scheiß Witzidee da oben. Die anderen und ich sind eins. Der ganze Einheitsscheiß da. So eine Witzidee. Dann müsstest du da raus jede Bettler umarmen und ihnen 100 Euro geben. Wenn du wirklich das denkst, wenn es wirklich deine, was immer deine Natur wäre, deine Wirklichkeit, die du lebst, wie kannst du hier noch sitzen mit solchen Schuhen? Ja, wenn in Indien oder wenn in Afrika die Biafras da hängen. Wenn du wirklich das Mitgefühl wärst, das mit allem eins ist, wo die anderen auch du bist, wie kannst du dann noch hier sitzen und für dich selber hier denken, du kriegst was hier raus? Einstein? Der hat Einstein gehabt. Jetzt haben wir Stonemeyers, die ganzen drei Steine oben bei der SPD. Einstein schon gesagt. Das hört sich wieder gut an. Wenn Einstein das gesagt hat, hat er gewürfelt oder hat er nicht gewürfelt? So, noch irgendwas von großen Geistern. So, mir wird schon warm. Geht doch. Ja, ich bin ja nur gekommen, weil ich Rückenschmerzen habe. Weil wenn ich hier sitze, vergesse ich alles. Brauche mich für nichts. Geht noch? Geht. Ja. Jetzt geht's wieder. Weil die anderen sind ja mein Spiegel. Nach dir. Geht's dem Spiegel gut? Geht's den Synapsen gut? Den Resonanzfeldern? Den, wie heißen die Neutronenspiegelungen, die hier sitzen? Spiegelneuronen. Ich sage Neutronenspiegelungen. Das fühlt sich viel besser an für mich. Neutronenspiegelungen. Guckst du an hier? Ruhig. In den Füßen vereint. Füßen sind wir eins. Ja. Sind mit Socken auch ohne Socken. Ja gut. Ist er der erste Einzige hier jetzt? Nee. Das wird ja einseitig. Hier an dieser Seite noch was, was wir gerade beredet haben. Ja. Keine Kleider. Was soll ich darauf sagen? Das ist eine ganz andere Baustelle. Nein, ich fange, wenn du in Rom bist, verhalte dich wie die Römer. Da kann ich eher was anfangen. Wenn du ein Mensch bist, sei ein Mensch. Wenn du eine Ameise bist, sei eine Ameise. Versuch nicht als Mensch eine Ameise zu sein. Da kann ich was mit anfangen. Weil sonst wird man zertreten als Mensch. Den was? Du versuchst kein Mensch zu sein. Doch, das sind Sucher. Die suchen immer einen Ausweg aus Menschheit. Weil Menschheit ist scheinbar nicht so schön. Gibt auch zu viele. Man ist nicht so originell. Was jetzt? Das passt nie. Das passt nicht. Es ist entweder zu klein oder zu groß. Egal, was du gerade anziehst. Im Moment hast du dir angezogen, Mensch zu sein, weil irgendwer das hingehalten hat und du bist da reingeschlüpft, irgendwie als Geist. Und jetzt denkst du, scheiß Mensch sein, weil älter werden ist nicht gut. Es war irgendwann mal zwischenzeitlich vielleicht gar nicht so schlecht. Trunken war es auch ganz schön. Oder im Bett mal kurz da. Es gab so schöne Momente, da hechelt man noch lange hinterher, Sonnenuntergänge, irgendwas, aber im Durchschnitt... Das nennt man Romantik. Ja, was hat man sonst im Leben? Ne? Erinnerungen. Weil was gerade passiert, ist schon vorbei. Ist schon passiert. Ja, habe ich gehört. Das ist alles schon passiert. Schon wenn man es erlebt, ist es schon gerade weg. Nichts kann man aufhalten, alles ist flüchtig. Flüchtige Schatten von irgendwas. Und dann irgendein Schatten war mal ein bisschen Lichtgestalt. Ein Erleuchteter habe ich getroffen. Aber auch nur ein Schatten von Erinnerung. Die muss man auch dann ständig aufrechterhalten, diese Erinnerung. Wie war der denn? Immer im Verhältnis zu Unerleuchteten. So, was war mit dem Kaiser Roland? Ja. Nö, sei Mensch, wo du Mensch bist und sei da Gott, wo du Gott bist. Und versuch nicht als Mensch Gott zu werden. Und nicht als Gott Mensch zu werden. Das ist auch schlimm. Ja. So einfach sei was du gerade bist. Weil es wird wieder, irgendwann ändert sich das, aber... Erst dann, wenn es sich ändert. Aber nicht jetzt schon dran denken, wie es wäre, wenn es sich ändert. Gott, oh Gott. Und dann noch dran arbeiten, dass es auch ein gutes Ändern gibt. Nach dem Tod oder so. Was werde ich dann denn? Was passiert dann denn? Du wirst immer schon wissen, was dann. Die ganze Astrologie lebt davon. Das ist eine ständige Zweiteilung. Ist ja auch. Die Anwesenheit ist Menschsein oder irgendetwas. Anwesend sein ist relatives Sein und deshalb nicht so angenehm. Das kannst du nicht annehmen. Das ist nie komfortabel genug für dich. Irgendwas ist immer nicht gerade richtig. Immer. Es passt nicht richtig. Und die Abwesenheit passt immer. Da, wo du abwesend bist, ist immer Himmelreich. Die Abwesenheit ist Himmel und Anwesenheit ist Hölle. Das ist nun mal die Art und Weise, wie du dich verwirklichst. Die Verwirklichung der Anwesenheit ist die Verwirklichung in einer relativen Form von Ichheit oder was auch immer. Und die Abwesenheit ist die Abwesenheit von Ich, die natürlich angenehmer ist. Wie im Tief-Tiefschlaf, da keiner beschwert sich da, wo keiner ist. Das ist angenehm. Abwesenheit angenehm, Anwesenheit unangenehm. Also wenn du wen triffst, Hand unangenehm. Fände ich gut. So Begrüßung, unangenehm. Und dann gibt es solche Erwachten, die glauben dran oder die wollen auch anderen erzählen, dass für sie alles angenehm ist. Die können alles annehmen. Was? Was macht? Ich habe kein Auto. Da kann mir auch keiner aufschreiben. Das ist so wie ein Erwachter, der kein Ego hat. Das ist das Automobil. Aber habe ich richtig verstanden, vorhin hast du gesagt, Abwesenheit gibt es nicht, aber nicht. Gibt es nicht. Ab was? Abwesenheit, die gibt es nicht. Ja, wie soll es Abwesenheit geben? Das, ja. Die Abwesenheit wäre das Nichts. Also das Formlose, die Abwesenheit. Ja. Und die Form ist die Anwesenheit. Ja, genau. Also in der Form kann es keine Abwesenheit geben. Wie in der Abwesenheit keine Anwesenheit. Was? Es löst sie vielleicht alles, indem man keine Hoffnung. Die Hoffnung ist sozusagen völlig auf. Aber wer, dann, ist immer, dann, ist immer, dann ist immer noch eine Anwesenheit, der keine Hoffnung hat. Also es passt nicht. Ja, was wäre die Abwesenheit? Nein, es geht nicht. Das geht doch jede Nacht. Da bist du ein Meister drin. Was? Das geht eben nur in der Nacht. Ja, und? Das geht doch. Er will auch die Abwesenheit in der Anwesenheit haben. Er ist gierig, gierig. Es reicht ihm nicht, wenn er weg ist. Er möchte auch, wenn er da ist, weg sein. Das ist keine Frage. Ich bin jetzt genau anwesend. Und das ist scheiße. Also scheiße. Ja. Und ich komme da nicht raus. Das ist die Art und Weise, wie... Aber man kommt da nicht raus. Wer soll da rauskommen? Das ist deine... Nicht meine, das ist die Wirklichkeit, die ich bin, die sich so verwirklicht. Fertig. Es gibt ja so Menschen, die sagen... Es gibt keine Menschen, die so... Du kommst so aus der Anwesenheit hinaus. Ja, jede Nacht mache ich... Ewige Tradition, aber jeden, das, da gibt es in Delphi die ganzen Schlafsäle. Ja. Ja. Und die haben alle irgendwo Schmäh. Wieso Schmäh? Das sind doch alles Experten, ihr Schlafexperten. Ich spreche zu euch. Jede Nacht bist du der Experte an sich. Du erschöpfst dich in der Anwesenheit, in dem Verlangen nach Abwesenheit und dann bist du so müde, dass du abends von dich aus in die Abwesenheit trittst. Ganz natürlich. Und morgens, scheiße, ist er wieder da. Versuch mal nicht wach zu werden. Dann bist du schon längst wach und dann ist schon zu spät. Ja, also, es ist immer zu spät. Und versuch mal nicht einzuschlafen. Also, was ich sagen möchte, ist, es gibt so quasi verschiedene lange Traditionen von Menschen, die behaupten, man kann aus dieser Scheiße herauskommen. Und du sagst, das ist... Ja, aber nur, wenn du scheiße bist. Dann bist du aus der Scheiße raus. Nur wenn du scheiße bist. Ja. Und das bist du sowieso. Bist du scheiße? Ich bin scheiße. Ja, also bist du raus? Nee, ich bin nicht raus. Ich kann doch nicht aus der Scheiße rauskommen, die ich bin. Aber du hast doch gesagt, du kommst nur aus der Scheiße raus, wenn du scheiße bist. Ja, wenn du scheiße bist, kennst du keine Scheiße mehr. Dann bist du doch nicht draußen, dann bist du sie. Scheiße. Er will da nicht ran, er will an die Scheiße nicht ran. Er will immer noch sein ohne Scheiße. Es gibt keinen Ausweg. Du wirst das, weil du das wirst, was die Scheiße ist, wirst du dich als Scheiße erleben müssen. Weil wenn du das Leben bist, musst du dich auch leben. Das Leben lebt sich nun mal in relativen Lebenden, was auch immer. Und das wird immer nicht angenehm sein. Und da gibt es kein Entkommen. Das ist auch Buddhas totaler Versager. Er hat alles Mögliche versucht des Entkommens und hat versagt. Das ist die Buddha-Lehre. Das Einzige ist das absolute Versagen. Das Versagen, aus dem zu entkommen, was du bist. Wie kannst du dem entkommen, was du bist? Und das, was du bist, das Leben, was sich halt unendlich lebt in verschiedenen Variationen von relativem Dasein. Das ist nicht angenehm, aber was soll man machen? Rückenschmerzen sind nicht angenehm, aber gehören nun mal dazu mit dem Rücken. Wer Rücken hat, hat auch Schmerzen, irgendwann. Und alles, was es so gibt, dann Ideen, die so Meta-Ideen, so kann man alles nur, vergessen. Alles, macht doch Spaß, das gehört auch dazu. Alles ist Spaß. Alles nur Spaß. Alles Unterhaltung. Es gibt also viele Patienten. Geschichten von Gott und XY und Friedrich Nietzsche, das ist alles nur Spaß. Wenn, dann ist alles Spaß. Ja, ja. Oder ist alles ernst? Du kannst dich jetzt entscheiden. Ja, es gibt da nicht dazwischen. Spaß. Was? Ich entscheide mich für die Spaß heute. Ja, dann aber ran. Aber manchmal ist der Spaß ja, auch zu viel. Das heißt, wenn man das glaubt, was du sagst, dann ja, ändert das gar nichts. Es ändert sich ständig, aber es ändert nichts. Die Scheiße ist immer anders. Immer anders, andere Parfüms von irgendwelchen Erfahrungen von Relativität, aber deshalb wird es sich nicht, wird es nicht aufhören. Es wird immer anders sein, aber es ändert sich nichts damit. Es macht keinen Unterschied, ob es so ist. Es wird immer unterschiedlich sein, aber es macht keinen Unterschied. Mhm. Und doch wird es immer unterschiedlich sein. Jeder Moment ist unikat, immer einmalig. Es gibt es nicht zweimal. Es gibt also nichts Zweites. Auch dieser Moment ist Einmaligkeit. Einmaligkeit, der nächste. Und es gibt da. Aber das, was der Verstand versucht, der will kombinieren, er möchte den trennen von dem und dann zusammenfügen und dann vergleichen. Und sobald du vergleichst, wirst du zur Leichenvergleicher. Du möchtest irgendwas finden, was da in der Verschiedenheit nicht verschieden ist, aber das wirst du nicht finden, weil du das bist. Da gibt es kein Finden drin. Und kein Finder. Und auch kein Finderlohn. Das ist das Schlimme, weil du willst ja Lohn haben. Du wirst ja am Ende deiner Suche was von haben. Du wirst ja ein Erleuchteter vielleicht sein, mit Blumen drumherum und Girlanden. Du wirst gelandet sein. Mit deiner Gier gelandet sein, in einem Zuhause von sein. Seine Gierlande. Gibt doch noch was Neues hier. Unverhofft kommt oft. Girlanden. Lollilande. Also ich sitze immer nur, wenn man mich fragt, ich kann nur eigentlich wiederholen, kein Ausweg. Du kannst dir nicht entkommen, das ist alles. In Variationen variiere ich das. Du bist das, was ich hier halt lebt und das, was ich hier lebt, ist das Leben, das ist nie gekommen, wird nicht gehen und es wird immer weitergehen. Das nennt man Advaita. Advaita, immer noch einen drauf. Du haust den Lukas, sobald du rausguckst, kriegst du einen drauf. Das ist hau den Lukas. Schon ist er weg. Ne? Wohl auch nicht. Ja, noch Fragen zum. Was ist mit Kindern von 0 bis 3 und deren Anwesenheit? Ja, die reden in der dritten Person. Die sagen dann, Karl hat's, wenn du Hose gemacht. Und dann hat die Mutter mit 3 Jahren es geschafft, wo du sagst, okay, ich war's. Und dann fängt der Scheiß an. Das hilft auch nichts, wenn man das nicht macht. Dann ist er im Kindergarten und sagt ihm noch Karl und dann sagen die anderen schon, wer es gemacht hat. Dann kriegt er noch einen Freund. Es hilft nichts. Es gibt keine Technik, die damit entkommt. Meine Frage ist, kann man da wieder zurück? Was? Kann man da wieder zurück zu dieser. Welt wie die Kinder, wie was Jesus gesagt hat. Ja. Probier doch. Ja, die waren nie weg, das ist das Schlimme. Du hast ja nur was angezogen. Jetzt denkst du, dieser Anzug passt dir nicht und jetzt möchtest du dich wieder ausziehen, wieder nackt werden, aber es geht nicht. Auch weil der Anzug ist einmal da gewesen und die Erinnerung wird da sein und du wirst immer wieder zurückschwingen daran. Du kommst, es ist alles auch eine Anstrengung für nichts und wieder nichts. Du bist genauso angezogen nackt wie ausgezogen nackt. Du hast nie was, du bist nicht vermehrt durch irgendwas, was du dir angezogen hast oder ein Konzept, was du gerade hörst. Das hat dich nicht weniger gemacht. Und du wirst dich nicht wieder mehr, wenn du das wegkriegst. Also wenn ich alle Konzepte wegschmeißen könnte, wirst du nicht mehr sein als mit Konzepten. Deine Qualität ist, dass du nicht vermehrt oder vermindert werden kannst. Also du kannst total dumm sein und Idiot und auf alles reinfallen, was da ist, weil du es eh bist. Wen kümmert auch, sich selbst reinzufallen? Die Falle ist immer super. Nicht reinfallen ist die größte Falle. Auch wieder so ein Kind zu sein und sich so verhalten, ist auch eine Falle. Alles nur, naja, wieder kein Entkommen, weil du warst ja gerade wieder versucht, irgendwas zu finden, wo man wieder so einen Ausweg kriegt. Das war Gedanken. Ja, das sind alle Gedanken eigentlich. Man möchte hinterher Danke sagen, weil es einem besser geht. Das heißt, man geht Danke. Man möchte ja nicht gehen. Man hat ja schon Oberkante. Aber man schafft es nicht. Weil solange man gehen will, besteht immer, dass man da ist. Diese Falle ist unwiderlich. Sobald du aus dem verschwinden willst, bestätigst du erstmal die Idee, dass es dich gibt als relativ. Also alles, was du dann tust, in dem da rauszukommen, ist kontraproduktiv. Du bestätigst ständig den Idioten, der gar nicht da ist. Das Phantom, was es gar nicht gibt, bestätigst du damit, dass das Phantom loswerden willst. Totaler Wahnsinn. Aber der hat Methode, sag ich dir. 7,34 Milliarden oder so. Ja, das nennt man Phantomschmerz. Da ist gar keiner und der tut weh. Und wer den mal los, der gar nicht da ist. Von vornherein nicht. Auch von hinten rein nicht. Wie kommt das eigentlich von vornherein nicht? Wer hat den Spruch eigentlich? Ich finde Sprache spannend. Wo kommt es her? Nee. Aber ich kenne die Ideen, dass man da doch irgendwas wieder dann irgendwann und dann muss es doch mal gut sein und irgendwie, es hört auch nicht auf. Ich habe jetzt schon 10 verschiedene Praktikanten hinter mir mit meinem Rücken. Und bei neben jedem Nächsten denkt man sich, ja, bis es dann doch nicht klappt. Dann geht man zum Nächsten. Hoffnung stirbt nie. Ne? Oder doch? Stirbt die Hoffnung, dass man irgendwann mal keine Hoffnung hat? Keine Ahnung. Du sagst ja immer, dass das alles eben schon da ist. Ich habe gesagt, das Potenzial ist da. Genau, wie dieser Moment schon längst im Potenzial, als schon genau. In dem absoluten Träumer des Parabrahman ist, als absolutes Potenzial, das Ganze schon vorhanden. Und in dem Wachwerden ist alles schon perfekt da. Und diese sogenannten Erleuchteten, oder die meisten, die sind auch schon da gewesen. 60 oder 70 Jahre so einen ganz relativ guten Zustand, den wir haben. Die gehen damit an. Meine ich ja. Und die vermitteln einem ja doch, und deswegen bin ich auch so. Das sind die verführerischen. Versuch, dass die ja sagen, man kann was machen. Ja, man kann ja auch was machen. Du würdest ja dann sagen, ja, man kann was machen, klar. Ich sag auch, man kann was machen. Ja, das auch. Stimmt. Aber das hilft nicht. Aber es das hilft doch. Einem ja, dass es hilft doch. Bei Rückenschmerzen hilft es auch manchmal. Ja, habe ich schon wieder unterbrochen und jetzt habe ich meinen Faden leider. Ja, dann war der Faden nicht klar. Nein, Moment, ich finde den auch. Ein Faden, den man verlieren kann. Also, aufgrund dieses Blocks von Existenz ist es für einige Würste vorgesehen, dass die auch erleuchtet werden und sich einbilden, sie Nein, haben Macht. Nein, auch die erleuchteten Würste sind nicht erleuchtet. Und wen interessieren überhaupt erleuchtete Würste? Und ob eine Wurst erleuchtet ist. Ja. Das interessiert nur die andere Wurst, die auch Wurst ist. Nein, ich wollte einfach nur noch eine Bestätigung dafür, dass die mit diesem anderen, vielleicht einen anderen Zustand haben, der angenehmer ist, dafür aber auch nichts getan haben. Das ist doch, der Geschlechterkampf an sich. Wer geht schlechter? Der Mann oder die Frau? Das nennt man Geschlechterkampf. Bei mir geht es schlechter als dir oder besser. Ist man als Frau besser oder schlechter dran oder als Mann? Das ist ja schon der ständige Adam-Eva-Konflikt. Bin ich als Geist oder als Lichtgestalt, als Adam oder als Eva besser dran? Bin ich als formlos besser oder als Licht dran? Ja, da fängt schon an, der Scheiß. Und dann kommt der Wettkampf in Gang. Da vorne kommt dann Kain und Abel. Oder also Kain war kein, hören, der keine Wunsch konnte. Ich kann eh nichts machen, Du hast ja nie extra was gemacht. Wie willst du dann in Zukunft was machen? Da bleibt aber so ein Knoten übrig, der sich sagt, ich glaube, du bist einfach, ein Knöterich. Glauben würde, dann befriedigt es auch nicht. Es hilft auch nicht. Nee. Das ist, wie es ist. Wer denn? Keine Ahnung. Verändert sich eh von allein. Du kannst es auch nicht lassen. Nee, das habe ich ja schon verstanden. Hast du schon verstanden? Ich lasse es ja auch nicht. Ich sag doch, hab Spaß dran. Ja. Dumm zu sein ist nicht so schlimm. Es ist deine Natur. Du kannst dich nur dumm erfahren. Wissen kann sich doch nicht als Wissen erfahren. Wissen kann sich immer nur als dumm erfahren. Das ist doch das Schöne. Aber jetzt dann denkst du, in der Dummheit kannst du Wissen finden. Es gibt nur dumme Erfahrungen von vornherein. Wie kann das Wissen sein? Das sag doch schon, sogenannte. Kennst du einen? Du hast es doch selber erzählt. Dass was denn? Du diese Lichterfahrung hattest. Ich habe mich nie als erleuchtet bezeichnet. Nein, du hast schon gesagt, ihr seid Licht. Ich bin Licht, du bist Licht, seien wir Lichte. Das hast du auch gesagt. Und dann, das war eigentlich die Frage, ist es dir passiert, weil es vorgesehen war, dass du auch mir das passiert? Wieder gelassen hast und gemerkt hast, du bist einfach, kannst nichts dafür. Ich kann nichts dafür. Man kann das ja auch nicht formulieren, aber ich versuche ja nochmal. Du kannst nichts dafür. Das wäre doch vielleicht für dich auch schon gewesen, wenn du über diesem Licht geblieben wärst. Nein. Weißt du ja gar nicht, ob du Licht geblieben bist. Wärst du ja doch in der Heilberg ein Licht geblieben. Du hättest mich lieber im Licht erkannt. Ich nicht, aber ich wollte so. Das nochmal beantworten. Dass du nicht dazu gekommen bist, dass es dir am Aronatfaller plötzlich passiert ist, dass du gesagt hast, was? Das ist es auch. Mir ist passiert. Das Licht ist es auch. Das Licht ist es auch. Ich kann mich gar nicht mehr erinnern. Es ist so anstrengend, sich an so einen Scheiß zu erinnern. Aber es wird immer wieder vorgeworfen, so, mach mal was draus. Du hast doch irgendwann mal was gesagt, jetzt stehst du noch dazu. Nein, ich liege lieber. Ich lasse es liegen. Mann, Meter. Jeder versucht sich für etwas als schuldig oder zu entschuldigen für das, was er nie gemacht hat. Ja, das war die Antwort. Mehr nicht. Entschuldige bitte. Ja. Jeder denkt, irgendwie so ist das letzte Gericht hier oder so. Das jüngste Gerücht nennt man das dann. Dann stehst du da und musst dich rechtfertigen über das, was du nie gemacht hast. Das ist Wahnsinn. Diese ganze Handlungsstränge, die man da mit sich rumschleppt. Jesus hat schon, ihr Beladenen, komme zu mir. Mache das Gleiche hier. Lasst fallen, Jungs. Das ist wie im Zug und ihr haltet noch das Gepäck in der Hand, weil er denkt, irgendwann gibt es mal einen Ausgang. Der Zug hält an. Der Zug hält nie an. Da steht immer nur nächste Station München, aber der hält nicht. Nächster Stunde Erleuchtung, der hält nicht. Und dann legst du alles fallen, packst alles ein, machst dir bequem und auf einmal hält das scheiß Ding an und bist nicht fertig. Aber du willst ja nichts da lassen, du willst ja immer deinen ganzen Scheiß mitnehmen, aber sobald du fertig bist mit wieder bereit zu sein, ist der Zug schon längst wieder weitergefahren. Es läuft immer dumm. Wenn du bereit bist, hält er nicht an. Wenn du nicht bereit bist, hält der Scheißling an. Das verarscht dich von vornherein. Und du bist immer der Verarscher, das Verarschen und das Verarschte. Du bist der Zug und der Führer, aber den keiner braucht. Zugführer. Und der Schaffner. Der denkt, er schafft was. Der steht da rum, kontrolliert einfach nur die Karten, der schafft was. Warum nennt man ja nicht Schaffner? Solche Fragen stelle ich mir. Schaffner sein. Ja, noch was von Hamburg. Ich Das schafft, will sie mich schaffen. Du sagst immer dasselbe. Oder das Gleiche. Beides. Na gut. Ja, noch irgendwelche Fragen? Ich darf keine Pause geben, weil sonst merke ich meinen Rücken. Muss ich aufstehen. Tut's weh? Ich gebe immer Einheitserfahrung. Wenn du so machst, jeder... Ja, das ist Unterrichtung, wenn du... Oder nimm mal ein Ei in der Hand und schlagst dir vom Kopf. Jeder hat Kopfschmerzen. Dann merkst du, du bist nicht getrennt. Was? Eierkopf. Das ist Eierroulette. Das sind 6 Eier und 1 ist ein Gipsei. Das tut jetzt auch schon weh. Allein die Vorstellung, das hält man Phantomschmerz. Allein die Vorstellung tut weh. Das andere macht dreckig und ist eine dicke Beule. Was ist schlimmer? Ei klar oder Ei gelb? Ein klares Ei oder ein gelbes Ei? Eiweiß. Ein Weißei. Gut, noch Fragen? Hier was? Moment nicht. Die Zeitschrift habe ich auch öfter abonniert. Die fand ich immer gut, mit dem Igel hinten drauf. Keine Ahnung. Kennst du denn heute zu nicht mehr aus den 60ern? Nee. Mit diesem Igel-Comic da hinten? Nee. Was? Gibt's jetzt auch noch, aber ohne Igel, ne? Der Igel ist anders geworden. Ist anders geworden. Heute gibt es so Anglizismen. TV Today. So. Im was? Die letzte Seite von der Hörzu, da ist so ein Maruni, weißt du, was du den kennst? Der darfst du mit so Comics Maruni da anlegen und der macht immer schöne Kamera. Nee. Das knackt im Moment so schön. Ich liebe Knacker. So ein Nussknacker-Gefühl. Lass ihn los, den Schmatz. Ja. Ich sag dir, ich habe nur Doktoren um mich rum. Ratschläger unlimited. Na gut. Helft mir, Fragen. Das sind. Ja. Also ich hänge noch in der Scheiße umher. Die kann doch aber auch schön sein. Manchmal ist die Scheiße. Das ist das Schlimme. Manchmal ist es auch nicht so schlimm. Dann denkt man, da will ich bleiben. In der Scheiße, aber nicht in der Scheiße. Dann hat man eben diese Tendenz zum der angenehmeren Scheiße, also wo es einem gut geht, scheinbar. Aber damit schafft man natürlich diese ganze Polarisation der Gut und Böse. Und da ist gut, da ist schlecht, da ist... Und das hört auch wieder auf, weil du versuchst dich einzurichten in der Angenehmheit, so weniger Scheiße, aber die Angst ist immer ganz subtil da, dass es doch dann wieder anders wird. Also du bist nie zu Hause da drin. Du hast immer Angst, dass es wieder anders wird. Auch wenn du im Moment mal ganz gar ohne Sorgen bist. Du weißt, es hält nicht. Die Sorgen sind immer nur, morgen fängst du wieder an. Du hast schon immer wieder die Gewissheit, dieses geht vorbei. Weil wenn du in der wirklich schlecht geht, dann hast du immer das Gefühl, das hört nie auf. Das ist die Scheiße. Also wenn es mal gerade gut läuft, hast du schon wieder die Angst, dass es aufhört zu laufen, weil du weißt, dass es aufhört. Da bist du weise. Aber wenn es schlecht läuft, hast du die Weisheit nicht mehr. Dann denkst du immer nur, es geht ewig. Ist immer scheiße. Also Hoffnung kann man immer nach dem Vokabular streichen. Nein, geht ja auch nicht. Dann macht man irgendeinen anderen Marmelade draus oder so. Und dann denkst du, wenn ich ohne Marmelade werde, dann geht es mir besser. Du nimmst einfach nur andere Worte für eine Tendenz von Angenehmheit. Weil es die Tendenz von Liebe ist, die kriegst du nicht weg. Liebe bedeutet, du möchtest für dein Geliebtes, nämlich dich selbst, das Beste, das Angenehmste. Grundsätzlich, das nennt man Liebe. Das ist Moment für Moment, das ganze Universum ist in der Tendenz von Liebe. Also alles möchte in Harmonie sein, in Frieden sein, aber du schaffst es nicht. Weil der temporäre Frieden ist sehr labil und wird immer wieder durch Dissonanzen aus dem Ruder gebracht. Immer Disharmonie wartet ständig auf die Momente von möglicher Harmonie, wartet sofort Disharmonie. Also es gibt eigentlich nur Disharmonie in dieser ganzen Welt von Erfahrungen. Ja, du möchtest ja Harmonie haben, die Tendenz ist zur Harmonie, zum Frieden. Also jede Intention ist eine friedliche Intention, auch dass Kriege rauskommen, alles Mögliche, du kämpfst ja drum. Du bist ja ein Friedenskämpfer, jeden Moment kämpfst du für deinen Frieden. Auch Obama und die Amerikaner, den Syrier, Bomben und auch Assad, der will ja, alle wollen Frieden. Frag sie mal, was sie wollen. Frieden. Auch in der Ehe, alle wollen Frieden. Aber nur so, wie sie ihn denken, er sein müsste. Also wo sie in der Harmonie mit den Socken des Mannes sind. So ungefähr. Also sitzt man am besten neben Gott und neben Mann sein. Man vergisst ihn. Dann braucht er auch nicht lieb zu sein. Überhaupt einen lieben, guten Mann. Gibt's den? Ich kenne keinen. Ich habe auch noch keinen. Oder liebe Frauen, gibt's die? Nee. Das noch viel weniger, habe ich gehört. Nein, jeder ist so ungefähr, jeder möchte den anderen belehren. Das ist ja der Gott in einem, dieser absolute Lehrmeister, dieser Meister, der in jedem Moment, in jedem da ist, mehr oder weniger, möchte ja immer meistern. Er möchte sein Glück meistern und natürlich möchte auch deine Umgebung dann meistern und in seiner Harmonie befindlich. Es ist ständig eine Harmoniebestrebung von allen Seiten. Aber weil alle Harmonie wollen, also Intention ist, sind die Tendenzen immer gegen sich. Weil jede Tendenz ist ganz bisschen anders. Und wenn man gerade mal für vielleicht 4 Wochen die gleiche Tendenz hat, heiratet man sofort. Aber dann irgendwann merkt man, das war ja nur der Honeymoon. Der Honeymoon. Ich finde das Wort Honeymoon eigentlich besser als Honeymoon. Weil Horny, da bist du total blind. Das ist sowieso ein Bulle, der total... Ich bin ja Bauer, ich weiß ja, wie Kühe sind, wenn sie... Wild, ich sag nur wild. Heißer Safari. Nein, wenn ich hier sitze und sage, es hört nicht auf, die Disharmonie, du wirst dich nur in Disharmonie erfahren können. Die Disharmonie der Getrenntheit, weil das ist die Art und Weise, wie du dich verwirklichst. Der Verwirklicher, der Schöpfer, wird immer getrennt sein von seiner Schöpfung. Es ist immer eine Art von Disharmonie da. Und die Schöpfung hält nie, was er sich von ihr verspricht. Er möchte ja irgendwann mal mit der Schöpfung eins sein. Also die Schöpfung sollte dementsprechend, wie er sich selbst vorstellt. Und er stellt sich immer total friedlich und harmonisch und einheitlich und angenehm. Aber sobald die Anwesenheit von dieser sogenannten Schöpfung, Geschöpfe, was diese Dreifaltigkeit ist, gibt es nur die Erfahrung von Getrenntheit. Egal, wo du dich darin befindest dann oder etabliert hast, in einem Geschöpf, im Geist oder in dem Schöpfer, du bist immer getrennt von etwas anderem. Also bist immer in der, möglicherweise ist das Schöpfersein angenehmer als ein Geschöpf zu sein. Also der Vergewaltiger ist möglicherweise angenehmer zu sein als der Vergewaltigte. Aber er hat immer ein schlechtes Gewissen, weil irgendwas sagt ihm, auch der Vergewaltigte, irgendwas stimmt hier nicht. Also es stimmt immer nicht. Es wird nie stimmen. So wie du dir das möglicherweise vorstellst. Aber das sind doch lauter Antworten, die du jetzt gegeben hast. Ja, mach ich doch auch. Ja, sag ich doch. Aber ich will es ja auch mal in allen Ebenen. Aber nicht mehr suchen macht ja auch keinen Spaß. Such doch einfach, aber nicht mit der Erwartung, was zu finden. Genau. Du guckst überall und freust dich, dass du dich da auch nicht findest. Das ist nicht die Wahrheit, aber es ist Freude. Aber du hast ja schon mehrfach so Sätze gesagt, das ist so. Ja, man sagt das einfach so hin. Soll ich jetzt sagen, das ist es vielleicht so oder so? Ich komme doch keine, dass ich vielleicht sage andauernd. Ich sage... Das ist scheiße und du kommst dann nie wieder raus, das ist es. Das ist die Antwort, oder? Nee, die Antwort ist... Da brauche ich ja nicht mehr herumzu. Ja, das ist alles, ist immer scheiße und du kommst dann nie raus. Ich liebe Sofa. Ja, warum bist du da nicht ruhig? Ja, ich bin ruhig. Also. Jetzt will er auch das bestätigen. Doch. So gut. Ja. Ist denn eine dauerhafte Erfahrung, dass dies aufhört? Temporär, ist alles temporär. Wie nachts, wenn du einschläfst, hast du möglicherweise 5, 6, 7, 8 Stunden temporäre Abwesenheit. Da beschwert sich keiner. Aber sobald du anwesend bist, möchtest du diese Abwesenheit wieder haben. Weil irgendwas weißt du intuitiv, Abwesenheit ist besser als Anwesenheit. Weil diese ganzen Ego-Überwindungstechniken sind aus der Intuition heraus, dass Abwesenheit besser ist als Anwesenheit. Das weißt du, ganz intuitiv. Und alles, was du tust, ist eine Tendenz zur Abwesenheit. Die Abwesenheit von Getrenntheit. Die Abwesenheit von einem Seher, der getrennt ist von dem, was er sieht. Die Abwesenheit von einem Leider, der leidet. Diese Abwesenheit ist deine Grundtendenz. Weil da ist eine Harmonie, die nicht gestört werden kann. Weil es da gar keinen gibt, der gestört werden könnte. Aber da kann nun mal keiner verweilen. Weil es da gar keinen gibt, der verweilen könnte. Da ist Abwesenheit. Da gibt es noch niemals ein Wesen an sich. Gar keine Art von Erfahrung. Das ist gleichbedeutend mit Tod. Nein, das ist nicht Tod. Das ist der Bruder von Tod. Schlaf ist Bruder. Du könntest sagen, das ist der Tod, wo Jesus hingegangen ist, in die Abwesenheit, aber in der Abwesenheit eben nicht gestorben ist. Die Abwesenheit lässt dich nicht sterben. Darum ist jede Nacht, erlebst du Tod, aber der Tod kann dich nicht an dich ran, weil auch im Tod bist du, was du bist. Kann das erfahren werden? Da erfährst du doch jede Nacht. Du bist, was du bist, in der Abwesenheit von einer Anwesenheit von Erfahrung. Oder nicht? Ich habe keine Erfahrung. Jedenfalls kann ich ja, was heißt doch nicht, dass du nicht sein kannst ohne Erinnerung? Nein. Ja, also, du bist doch mit und ohne Erinnerung. Aber der sich jetzt erinnern will, das ist doch das Phantömchen. Ja. Der braucht Erinnerung, weil ohne Erinnerung kann er nicht sein. Und er möchte noch das, wo er nicht ist, sich daran erinnern, wo er gar nicht war. Wahnsinn! Dann habe ich viele dann gekommen, ich war in der tiefsten Meditation und da war keiner. Ich habe es genau gemerkt. Da war nichts, da war keiner. Da gab es mich nicht und auch keine anderen. Ich habe es genau gemerkt. Aber jetzt kann ich drüber reden. Also von daher kommt dann, ohne mich geht es mir besser. Das ist die Grundtendenz. Wenn ich mich erstmal los bin, geht es mir besser. Das hängt der ganzen hinterher. Und das schafft keiner. Oder hat schon mal einer geschafft? Aber ich. Ich urteile jetzt einfach. Das Urteilchen. Ich bin das Urteilchen. Teile, teile, teile. Ja, gut. Noch irgendein Urteil? Ja. Woher weiß denn ich als Phantom, dass ich morgens wieder aufwache? Das weißt du doch gar nicht. Du vertraust dem. Du glaubst dran, dass du morgens wieder wach wirst. Du weißt es aber nicht. Nur weil die Erfahrung dir gesagt hat, es war immer so, die letzten Jahre. Darum hast du keine Angst. Sonst, wenn du das gar nicht wüsstest, würdest du vielleicht gar nicht einschlafen können. Manche haben ja das Problem, haben Angst davor, dass sie nicht wieder wach werden. Gehen in jede Bar und irgendwann schlafen sie am Ding ein. Den sollst du auch nicht verstehen. Den brauchst du nicht verstehen. Du, was? Ich wache jeden Morgen wieder auf. Du wachst nicht auf. Der Körper wacht auf. Du bist schon längst da. Deine Natur ist schon längst da. Die schläft ja nicht. Und da in dem, was du bist, erscheint auf einmal ein Wachwerden eines Körpers. Und dann geht der Film weiter. Wieso Gleiche? Du wachst doch nicht immer als die Gleiche auf. Ach, hör auf. Du hast vielleicht ein paar Albträume gehabt und warst ganz wie anders auf. Hast von deinem letzten Mann geträumt oder irgendwas und schon bist du im Trauma. Traust dich wieder mal. Ja, wieso bin ich jetzt heute Morgen wieder als dieselbe Phantom? Ja, warum nicht? Warum nicht? Der Körper ist so die gleiche Tendenz wie gestern. Du warst doch nicht auf. Ja, es ist doch dieser Konglomerat von Scheißhaufen. Mit Scheißerfahrungen. der wach wird. Und da gibt es diese ganzen genetischen, strukturellen Konditionierungen, was dieser Körper mit sich bringt, von deinen Ur-Ur-Urahnen. Was auch immer. Du wunderst dich, warum der reagiert in dem Fall so, weil vielleicht der Opa irgendwann mal einen Unfall hat in der Situation. Und da schwingt dann irgendwas mit. Ach Gott, war er wieder. Man muss auch nicht wissen, wer es war. Es war einfach nur, ja, war was. War was? Nein. So, ja, der Dalai Lama, war immer wieder, dass er so Temper hat, also so ein Jähzorn in sich manchmal hat und jähzornig wird. Und so, er sagt auch, die beste Erklärung ist, das sind die Gene meines Vaters, wen kümmert's? Ja, ist so. Du kommst da nicht raus. Du, egal wie viele Familienaufstellungen oder irgendwas du gemacht hast, die Dinger sind da. Und du reagierst immer wieder wie der, was auch immer. Ich will auch nicht beim Liebesfilm heulen. Manchmal heule ich. Ich oute mich jetzt. Darum gucke ich keine Liebesfilme, die sind für mich furchtbar. Reinster Terror. Wenn die sich so betrügen und so und keiner hält, was er verspricht. Ich wundere mich, dass überhaupt Leute so etwas gucken können. Das ist das, der Horror an sich. So, gute Zeiten, schlechte Zeiten. Also, boah. Wenn wirklich, und so, das Schlimme ist, so ist die Menschheit. Oje, oje. Tja, nee, du, wie ich schon sagte, du veränderst dich nie als das, was dein Wesen ist unveränderlich. Da gibt es kein Verändern. Und der Körper ist nun mal jeden Tag eine andere energetische, was auch immer, Erscheinung, die sich so oder so verhält, aber schon vorprogrammiert ist. Und die anderen auch. Und das Ganze ist nur ein interaktives Spiel von Energien, die sich so oder so verhalten. Ja, aber das wundert auch nur den Körper. Das, was du bist, das wundert sich nicht. Das ist immer nur, da ist eine Präsenz, die gar keine Präsenz kennt, in der dann eine sogenannte Verwirklichungsdrama, tralala, stattfindet. Und in dem Drama gibt es eine Hauptfigur, die wundert sich. Warum werde ich immer wieder als Karl raus? Das sind alle, so, viele Erwachte haben das Problem. Warum werde ich immer wieder in diesem Berg? Wenn ich schon alles bin, warum immer wieder dieser hier? Ich dachte, ich bin dann alle und kann aussuchen, wo ich wach werde. Ich dachte, das wäre der Lohn für meine Erleuchtung. Wird er ja auch, wusste, kann sich nicht erinnern, weil nur der Körper erinnert sich an irgendwas. Auch jede Erleuchtungserfahrung, Erwachheitserfahrung ist nur im Körper gespeichert. Es braucht nur der Körper und nur dieses Phantom-Ding hier von energetischen Fetzen. Ja. Wisst ihr wohl? Da, so genau die Fragen sind dann, kommen dann. Warum kommst du überhaupt noch als Körper? Das stell dir vor, ich hätte eine Wahl. Dann würde ich auch nicht als du kommen. Das hilft ja auch nicht, dann kommt der nächste Scheiß. Es wird doch nicht besser. Ja, wer hat diesen Scheiß überhaupt? Ja, du! Immer nur du! Immer nur du! Und was? Hinter so einem System kann doch nur ein Sadist stehen. Ja, Gott ist ein Sadist. Gott ist der SM des Seins. Der quält sich selbst mit wachsender Begeisterung. Desto mehr du schreist, desto mehr quält er dich. Er will Spaß. Ich will Spaß. Ich will. Es ist Andreas Dorau, der. Wir wollen Spaß. Ich gebe Gas. Das ist Bewusstsein. Das ist dem scheißegal, wie es dir geht. Hauptsache Spaß. Desto mehr du schreist, desto mehr Spaß. Was werden da für akrobatische Dinger veranstaltet, damit einer schreit, oder? Und heulen macht Spaß. Aber manchmal ist Spaß dann doch zu wässrig. Nee, es hat nichts zu gewinnen und nichts zu verlieren. Es kann auch nichts dazu. Keiner kann da was zu, wie es ist. Es ist genau so, wie es eben ist, aber keiner hat es geplant. Wer soll das geplant haben, den Scheiß? Würde ich mich auch fragen. Es gibt nur die Hilflosigkeit des absoluten Träumers, der seinen Traum nicht bestimmen kann. Gott kann nicht träumen, was er träumt, bevor er träumt, was er träumt. Und dann ist es zu spät. Und wenn du Wittgenstein, auch Gott kann nicht wollen, was er will, bevor er will, was er will. Aber du denkst, du könntest noch, da gibt es einen, der vor dem Wollen willen kann. Oder Willen vor Wollen kann. Willi Wolli. Wolli Willi. Das ist das Grundding. Gibt es da ein Strickmuster? Hat Gott einen Plan? Haben die Freimaurer recht? Ist der Architekt, hat er vorher eine Blaupause gemacht, bevor er den Scheiß hier angefangen hat? Da gibt es so viele Fragen. Blaupause, finde ich gut. Immer wenn man blau ist, hat man Pause. Du kannst keinen anklagen, weil es gibt keinen Schuldigen. Das ist das Scheiße, Verfluchte. Wenn es da wirklich einen Gott gäbe, der Schuld hätte, dann könntest du vielleicht ihn noch mal auf die Rübe hauen, vielleicht würde er mal wach werden, der Junge. Aber nein, das ist, auch er kann nichts dazu. Darum gibt es ja auch in den Weihnachten, fürchtet euch nicht. Euch ist ein Kind entsprungen. Ja, ein Ross, was ist der Unterschied? Gibt es da einen Unterschied? Euch ist ein Ross entsprungen. Was soll das denn? Eine Rose entsprungen. Ein Ross entsprungen. Und die Rose hat Dornen, das ist nun mal das Leben. Du kannst nicht eine Rose, also das Schöne, ohne die Dornen haben, was weh tut. Ist auch ein schönes Bild. Garten Eden mit Rosen. Und du fährst an und schon tut's weh. Brutal. Brutal. Der Papaji nicht anfassen. Ja, ich. Und das hört nicht auf. Keiner kann das ertragen. Versuch's erst gar nicht. Es ist eh zu leicht. Ne? Jetzt sagst du, dass du das alles nicht ernst meinst. Wie was? Jetzt sagst du, dass du das alles nicht ernst meinst. Ja, wer kann das denn aushalten? Aber nicht aushalten geht auch nicht. Wer hält mich aus? Ich halte mich nicht aus. Da bin ich zu geizig für. Willst du dich aushalten? Nee. Das Ding läuft eh von alleine. Geschmiert, ungeschmiert. Schmieren wir. Ha. Eine Arschbacke ist genauso schlecht wie die andere. Das ist auch ein Hinweis. Auf Wacke. Weil du ja, immer wieder betont, dass man eh nichts tun kann, müsstest du eigentlich die klassischen Schulungswege wie Zen oder Advaita eigentlich für sinnlos? Nein, ich liebe sie. Aber nur, weil sie fruchtlos sind. Das ist die Freude der Fruchtlosigkeit. Zen ist der Hinweis, du musst es eh tun, also du musst meditieren, obwohl du möglicherweise weißt, es hilft nicht. Also, dass du trotz dessen, was du bist, es trotzdem tun musst, ist Freude. Was ist keine, die, eh keine Wahl. Nein, das ist die Wahllosigkeit, die in sich Frieden ist und auch Freude ist. Das ist das, was du bist. Du kannst dem Tun nicht entkommen, weil das Tun wird getan. Ob du es willst oder nicht. Und ob du jetzt ein. Das Einzige, möglicherweise kannst du die Leere erfahren, nämlich die Fruchtlosigkeit. Es wird dich nicht vermehren oder vermindern, egal was du tust oder nicht getan wird. Mehr nicht. Dieser Frieden der Hilflosigkeit, der du bist. Also sein, was du nicht sein kannst, heißt, ja, sei es, wie es ist oder auch nicht. Dieses Wen kümmert. Da ist der Frieden das, was du bist. Aber den hast du nicht erreicht, weil du... Den hast du vorher schon. Der warst du vorher schon. Aber allein, dass du dich darauf richtest, dass du möglicherweise Zen machst mit einem Ergebnis, das ist das Gegenteil von Zen. Also Sa-Zen, du sitzt nicht, weil du da was erreichen willst. Du sitzt, weil du sitzt. Du trinkst Tee, weil du Tee trinkst. Du holst Luft, weil du Luft holst. Aber nicht, weil du da irgendwas... Das ist Zen. Aber darum, ich liebe Zen, aber es bringt Gott sei Dank auch nichts. Da gibt das Buch von einem Oshidushi-Dashidushi. Also, Zen, die größte Lüge aller Zeiten. Das ist das schönste Zen-Buch. Da steht nichts drin. Ja, genau. Ja, ja, irgendwie Haki-Haki-Daki. Genau. Ich habe nur den Titel gelesen, den fand ich auch gut. Du könntest auch sagen, selbst ist die größte Lüge. Oder Gott, oder alles kannst du einsetzen dafür. Du lügst dir ständig einen vor und warum nicht? Man macht sich immer einen vor, überhaupt sich selbst. Nein, wenn ich sage, Zen oder Ramana oder Nisargadatta, das sind die, die darauf hinweisen. Du musst meditieren. Aber du wirst durch das Meditieren nicht zu dem werden, was du bist. Und trotzdem musst du meditieren. Für die bedeutet Meditation Verwirklichung. Du musst dich verwirklichen. Das heißt nicht, dass du dich verwirklichen musst als das, was du bist. Du bist schon, was du bist. Und weil du die Wirklichkeit bist, musst du dich verwirklichen. Du bist das Leben, was ich leben muss. Diese Hilflosigkeit, das ist das. Nicht, dass du jetzt als einer, der das verwirklichen muss, was er ist. Nein, du bist, was du bist, nämlich die Wirklichkeit, und das ist deine Verwirklichung. Mehr nicht. Und da kommst du nicht raus. Die wird auch nicht aufhören. Weil dieser Moment hört da auf im letzten Moment. Dieser Block von Verwirklichung als Potenzial ist alles da. Jetzt und immer da. Das ist es sind so Hinweise, unendlich überall. Jetzt und immer da. Das ist nicht die Kraft des Jetzt. Stell dir vor, das hätte jetzt eine Kraft. Kraftsuppe. Und das ist doch die einzige, was auch immer, wenn du bist, was du bist, wen kümmert's? Dich kümmert's ja nur, weil du denkst, durch Kümmern kannst du irgendwann mal den Scheiß, dass es aufhört. Also, warum kümmerst du dich aber, ohne dich zu kümmern, dass du dich kümmerst? Kümmern geht eh weiter. Das Sorgen geht weiter. Dieses Jahr ist in Bombay im Buch Worry and Be Happy. Weil du kannst nicht aufhören, dich zu sorgen. Das Sorgen geht weiter. Es gibt das Morgen, Morgen gibt es immer wieder. Und mit Morgen gibt es Sorgen. Die Erfahrung zumindest davon. Und das Morgen hört nicht auf. Also muss Morgen. So. Morgen, Morgen. Ja, man verzweifelt an sich. Das ist ein schönes Wort. Man ist, denkt, man ist zwei, man verzweifelt und bleibt als das, was... Ja, ab und zu macht man auf, machen wir wieder zu. Zuhalten, man kann zu sich halten. Aber das kann man nicht lange genug, dann hält man wieder auf. Samadhi. Samadhi. Oh. Dann erzähle ich davon. Im Samadhi war schön, aber jetzt bin ich wieder im Samadhi, Samadha. Muss ich wieder kämpfen, mich beruhigen, damit ich wieder nachts ins Samadhi gehe. Ja. Es wird immer einen Kümmerer geben. Wie kann die Liebe aufhören? Die Art und Weise, wie die Wirklichkeit sich verwirklicht, ist durch einen Liebhaber, durch Lieben und Geliebtes. Den Vater, den Geist und den Sohn. Das ist so diese Liebschaft, die, wie es sich nun mal verwirklicht. Der Frieden, der sich im Kampf um sich selbst sich verwirklicht. Mein Kampf. Finde ich nicht schlecht. Oder wenn man jetzt sich als persönlich das nimmt, ist es mein Krampf. Und dann hat man... Nee, eigentlich könnte ich nur sitzen und sei, immer nur wiederholen, sei, was du nicht sein kannst. Sei, was du nicht sein kannst. Sei, was du nicht sein kannst. Aber es ist auch eine dröge Show, ne? Ja. Das wäre nicht so. Oder gleich die Schnauze halten. Ja. Zu Hause bleiben, Fernsehen gucken. Habe ich vor. Ich bin TV-Fan. Der widerspricht nicht. Das kommt noch. Der widersprechende Fernseher. Wie guckst du heute? Was guckst du? Was guckst du? Eine Kindersicherung eingebaut. Oder so. Aus Versehen auf Kindersicherung gedrückt. Das guckst du heute nicht. Big Brother. Fernseher. Ja, gut. Noch irgendwelche Hoffnungen? Nee. Na gut. Wie spät ist denn? Ach, ist ja noch so früh. Ich dachte, es wäre gerade 2:50 oder so. Aber es ist erst 2:50. Es kam mir schon so lang vor. Ich habe doch schon alles gesagt. Wenn das Bein weh tut, ist jede Minute doppelt so lang oder fünfmal so lang. Wird heute auch nicht besser, oder? Was? Wird heute auch nicht besser. Bei dem Wetter wenig Hoffnung. Reine Elektrizität. Ja, noch irgendeine. Ja. Das, was du gesagt hast, die Blaupe, ist es wirklich so, dass Leute, die Alkohol gewählt haben, zum Beispiel als Droge, dass die wirklich versuchen, eben auch abwesend zu sein in ihrer Anwesenheit, oder? Ist ja nichts anderes. Ja, es ist wie im Orgasmus. Ja. Oder meditieren, oder? Das ist die Barmeditation. Nennt man Blaupause. Lila Pause, Schokolade geht auch manchmal. So für einen Moment, wenn die Schokolade so auf den Geschmack der Schokolade den ganzen anderen Scheiß wegnimmt. Aber TV ist doch eigentlich das Gleiche, oder? Manchmal, aber es ist immer schwerer. Es ist so ein kleiner Moment in der ganzen Woche. Das ist die TV-Pause. Nee, es wird immer schwerer. Das Programm wird nicht besser. Man guckt Filme manchmal 10-mal, aber werden auch nicht besser dadurch. Ja, man hat das vergessen immer gleich und denkt, habe ich schon mal, ja, bin mir nicht sicher, also kriege ich es nochmal. Dann denkt man immer, aber heute muss doch der anders sterben. Aber er stirbt genauso wieder. Klappt nicht. Tja, noch was aus der Richtung. Nix. Also dann frage ich mal, wo ist in diesem ganzen Gefüge von Sein und Nichtsein eigentlich die Seele? Tja, die hat keiner. Die Seele wäre so, man nennt ja auch eine Seele, von wo man Perlen dran aufzieht. Also wo man von Geburt an die erste Geburtsperle hat und dann auch diese Seele jede Momente der Geschichte eines Menschen sich darauf aufreiht. Bis die Seele wieder bricht und die ganzen Perlen vor die Säue fallen. Das ist wie Perlen vor der Säue. Du hast so viele Erfahrungen, so viele Erleuchtungszustände, so viele Glücks- und Unglückszustände, die sich wie Perlen auf eine Seele gelegt haben. Und auf einmal hört die Seele auf zu existieren, so als imaginäres Geschichtsband. Und dann ist wieder nichts passiert. Weil da ist nur noch dir, die Perlen aufsammeln. Also deine Habseligkeiten zusammenziehen. Und so. Das ist alles weg. Das könntest du so als Seele, Menschenseele, dieses, wo bei der Geburt oder bei der Befruchtung so das anfängt, so eine energetische Struktur, wo dann Perle an Perle jede Situation sich dann aufreiht. Manche haben noch die Seele weiter bis fünfte Generation nach hinten, so Rebirthing. Solche Ahnenseelen, so lange Seelen. Und es gibt auch manche Seelen, die wollen da nicht brechen, die wollen alles von hier mitnehmen in die nächste. Manche können sich auch erinnern, der Dalai Lama, der hat schon 16 Seelen hinter, 15 Seelen, der will aber als nächste Seele die Seele weiterknüpfen als amerikanische Hausfrau. Der will jetzt mal andere Erfahrungen, er will nicht mehr der Dalai Lama sein. Der spuckt. Ich meine, das gibt in diesem Traum wirklich unendliche Dinger. Was für ein Film, ne? gibt es solche in vielen Traditionen, die dann sich einfach in Licht auflösen. Seelen, die sich in Licht auflösen. Super. Die Show geht weiter. Das Zirkusleben hört nicht auf. Darum als Zirkusrenz fühle ich mich nicht so schlecht. Also die Tradition, du könntest so sagen, dieser Moment ist an der unendlichen Kette von Unendlichkeiten, von Momenten, aufgereiht an der Urseele von Gott. Wo er alles das Wesen von dem Allen ist, also diese Geschichte Gottes hört nicht auf. Die hat nie angefangen und hört auch nicht auf, weil hier und jetzt ist der Anfang und das Ende von der Geschichte Gottes. Also seiner Verwirklichung. Und die Urseele an sich, die beseelt alles. Das beseelende Sein, was diese ganzen Traum beseelt, das ist deine Natur. Und damit bist du nicht verschieden von der Urseele an sich. Du bist diese Urseele, dieser Brahman, Parabrahman, der sich jetzt als relativer Brahman erfährt. Aber nicht dadurch relativ wird, indem er sich relativ erfährt. Es ist nur eine Geschichte seiner selbst. Also es passiert nichts. Es ist nie etwas gekommen und es wird nie etwas gehen. Es gab nie Geburt oder Tod. Die gibt es nur als Vorstellung. In der unendlichen Geschichte von Sein, die du bist. Ist doch nicht schlecht, aber auch nicht gut. Das ist halt TV. TV. Das ist Television. Das ist so der Namjoon Paik, das ist so ein Künstler aus Korea gewesen, in den 70ern war er sehr bekannt, hat immer eine Buddha-Statue vor 100 Bildschirmen gesetzt. Mit verschiedenen Programmen. Und Buddha hat noch niemals eine Remote-Kontrolle, der muss alles gucken. Ja. Jeden Scheiß. So komme ich mir auch immer vor. Man hat so ein Ding, so eine Fernbedienung, aber ohne Batterie. Man drückt immer und zufällig, Erwachte sind einfach, die haben einmal gedrückt und zufällig ist das Programm gekommen. Und seitdem denken sie, ich habe was in der Hand. Auf eine bestimmte Frage eine Reaktion kommt. Ja, ich wundere mich auch mal, was ich sage. Eben, das ist ja spannend. Das finde ich super. Ich überrasche mich ständig. Ja. Manchmal bin ich total saudumm und manchmal, mein, heute ist er ja nicht so schlecht. Die Witze waren auch mal besser. Und manchmal denke ich, das habe ich aber jetzt gut gemacht. Aber auch nicht. Ich nehme es auch ganz persönlich. Jeden Moment. Da will ich auch nichts von vermissen. Ich nehme jeden Scheiß persönlich. Ich kann gar nicht anders. Nee, es ist nicht schön, aber macht auch nicht schön. Ich esse auch noch. Wo man denken könnte, man müsste ja nicht mehr, wenn man so. Aber ich nehme zwar ab, obwohl ich esse. Ich sollte jetzt mal aufhören. Abzunehmen, meine ich. Aber das nehme ich mir nicht ab. Der Schmerz, der zehrt. Du kannst gar nicht so viel essen, wie der Schmerz dir wegnimmt. Herrlich. Also wenn einer mal abnehmen will, Schmerzen. Es hört sich jetzt schlimm an, aber vielleicht besser als Bandwurm. Machen ja auch viele. Bandwurm rein und dann am laufenden Band. Ja, das meine ich. Die zehren weg. Das Ding ist bestimmt schon 10 cm im Umfang geschmolzen. Das Bein meine ich. Ja, ja. Apropos Witze. Müssen wir ein bisschen. Das wäre es noch, wa? 10 cm. Oh, da tut mir gleich die Pumpanelle weh. Da kommt der Lichtlingam aber in Gang. Das ist auch so ein Ding, wenn man diesen Kundalini-Ding da hat. Der kommt vom kleinen C oben raus. Ja. Man denkt, der weiß gar nicht, wo das herkommt. Wo kommt. Man hat doch nichts unter sich und trotzdem kommt aus dem Untergrund was raus. Unter mir die Sintflut oder so. Es ist eigentlich immer interessant. Boah, jetzt tun mir diese Akupunkturnadeln da oben weh, die ich gar nicht mehr drin habe. Die gibt es noch. Die gibt es noch? Ja, die gibt es. Das Phänomen. Ja? Mhm. Hält das jetzt länger an? Das hält jetzt lang, das ist total. Da kommst du nicht mehr raus. Ich habe ja noch die Knöpfe im Ohr. Ich bin jetzt eine Grete Strose, Kosepuppe. Magnete im Ohr. Jetzt drücke ich auf den einen, dann tut es mir da weh. Drücke ich auf den anderen, tut es da unten weh. Herrlich. Ich habe nie gewusst, dass das Ohr so vielfältig ist. Ja. Klick, oh, das war jetzt woanders. Gut, ja, was tun, ne? Es war dumm, es ist dumm, es wird dumm sein. Dumm, dumm, dumm, dumm. Es ist ein Dumm-Dumm-Geschoss. Zum Schießen, ständig zum Schießen, der Junge. Die ganze Welt. Gut. Tragisch. Man spielt eine tragische Rolle. Man tut so, als wenn man was tragen muss. Das nennt man eine tragische Rolle. Und nimmt natürlich die Hauptrolle im Film. Jeden Morgen wacht die Hauptperson auf. Und wundert sich, dass die anderen das nicht merken. Und die anderen denken auch, sie hätten die Hauptrolle. Keiner will eine Nebenrolle haben. Dann beschwert man sich. Keiner sieht mich. Aber das ist deine Rolle. Bin ganz von der Rolle. Muss man gar nicht mehr üben, die Rolle. Schon vorgeschrieben. So, jetzt geht's weiter. Das war jetzt ein Intermezzo. Conny, wie geht's? Du erzählst noch mehr von deiner Zugfahrt. Von meiner Zugfahrt? Ja, was du jetzt ein bisschen. Ich fahre doch keinen Zug. Ich sitze im Zug. Genau. Ich sitze im Zug und habe Rückenschmerzen. Genau. Und was noch alles? Was? Und was noch alles? Was tut sich da noch so in dem Zug? Es ist zügig. Zügig. Mit Gepäck oder ohne? Soll ich jetzt Interesse haben? Keine. Soll ich dem jetzt nachgehen? Soll ich meinen Partner fragen oder so? Wie geht's dir heute im Zug? Ich habe keine Ahnung. Willst du jetzt mehr vom Zug hören? Ich wollte wissen, ob du schon mal aus dem Zug raus wolltest. Oder ob du schon mit gepackten Koffern draußen warst oder nicht. Tja, das dauert jetzt. Ich sag dir das nächste Woche. Weil es ist eine lange Geschichte. Ich muss mal durch alle Stationen durchgehen. Kann ich so von jetzt auf jetzt das beantworten? Ich habe das nicht parat alles. Ich muss die Perlen wieder ordnen. Weil das hat mich bisher nicht interessiert. Aber jetzt kommt Conny. Die sich interessiert sich für mich, was mir passiert ist. Wenn es dich nicht mehr interessiert, dann hast du bestimmt irgendeinen rum, der dich wieder, der wissen will, was dir passiert ist. Irgendeiner frisst das Gras wieder auf. Du denkst gerade, du hast alles abgemäht. Wächst noch und du kümmerst dich darum, ob das Gras wegkommt, das Kamel an und frisst es wieder weg. Na, Conny? Weil du möchtest ja deine Geschichte mit meiner Geschichte vergleichen. Aber du tu nicht so unschuldig. Das ist der einzige Grund, warum du es wissen willst. Und um vielleicht Fehler zu vermeiden. Dazu ist sie so unschuldig. Genau das ist der Grund. Es gibt keinen anderen Grund. Wie hast du es denn gemacht? Was ist denn dir passiert? Ja, warum willst du es denn sonst wissen? Reine Neugier. Ja, was? Was ich im Fernsehen gucke? Ja. Mieten kaufen wollen. Das gucke ich auch. Weil jeder sucht ein Zuhause. Das habe ich sogar in Amerika, wenn ich bin, gucke ich das. Auf Amerikanisch dann. Also in der Richtung, wo ich gerade bin. Ich finde das herrlich, wie Leute sich anstellen. Jeder will sein perfektes Zuhause und das geht gar nicht. No way. Das look porn. Dann kenne ich 15 in Berlin, die mitgespielt haben, die ich weiß, die suchen bestimmt keine Wohnung. Alles nur vorgetäuscht. Alles fake. Das finde ich gut. Was war noch? Was gucke ich noch? CSI. Ich sehe gern aufgeklappte Leichen. Die Amerikaner sind so schamlos. Die gehen, also das geht, man glaubt gar nicht, die haben kein Limit von irgendeiner Grenze, also von irgendwas, Schamgrenze oder irgendwas, oder was man sehen oder nicht sehen kann, oder wann die das zeigen, oder. Ich finde das super. Man denkt immer, da muss doch irgendwo mal so moralisch, ethisch, irgend so ein. Gibt's nicht. Ich warte noch drauf, darum gucke ich es ja immer. Nichts Lustiges. Was? Schaust du nichts Lustiges? Komödien hasse ich. Die sind so gewollt. tut weh. Wenn das so geschriebene Dinger sind. Nee. Der Nur, der ist ganz gut. Der hat Witz. Es gibt so ein paar, die sind so in meiner Welle. Aber meistens nicht. Ich kann mir jetzt nicht Marzahn-Tante angucken oder sowas. Das wäre die Hölle. Oder ein Promi-Container oder so. Ja, Schlag den Raab oder so. Das gucke ich eigentlich. Mieten kaufen wo. Das ist doch der Sucher, das ist doch eine Suchersendung. Jeder, der hier sitzt, sucht seine Heimat, seine Freude, seinen Frieden. Eigentlich sollte es man Friede, Eierkuchen und dazu einen schönen Kamin und zu Hause und Frau, die macht, was man will. Hallo, viele Wünsche auf einmal. Ja, das gibt einen unendlichen Wunschsalat oder so. Wunschkanal. Und man kriegt nun mal nichts. Wenn man es dann hat, will man es eh wieder loswerden. Weil wer will schon eine Frau, die macht, was man will? Ist so langweilig. Das passt nie. Scheiß. Ich bin jetzt hier vorne, nicht vor dem Fernseher. Wie, was? Das ist doch Fernseher hier. Was ist denn das anderes jetzt? Dies ist Television, also aus der Entfernung gucken. Ich gucke mir irgendeine Vision an. Das ist doch die Vision von dem, was ich bin hier. Das ist hier diese Multivision von alltäglicher Televisionsshow. Und du bist der unendliche Zuschauer, der sich nicht einmischen kann in das Programm. Weil das Programm ist schon längst gedreht, der Film ist fertig, alles ist passiert. Du kannst nur noch gucken. Aber der Sucher zuschauen kann ich nicht. Ich will aktiv gestalten. Und dann hast du ein kleines Problem. Du willst nicht nur der Kasperl sein, der von unten geführt wird. Nein, du bist der Kasperl, der die Hand führt. Nee, das ist ein Kasperle-Bewusstsein. Ja, aber das ist doch Menschsein. Du willst den Plan Gottes für dich irgendwie verändern, weil es gefällt dir gerade nicht. Ja, das gehört vielleicht auch zum Plan. Keine Ahnung. Auch das möglicherweise ist nicht veränderbar. Aber der zu sein, also der absolute Fernseher, der nie das verändern kann, wie er sich sieht, der den Seher sieht, das Sehen sieht und das Gesehene sieht. Weil auch der Seher ist schon im Programm. Der Seher, das Sehen und Gesehene, das ist alles das Programm. Aber das, was das erfährt, also das, was das träumt, ist nie Teil des Programms. Es ist das, was der Traum ist, aber es ist nicht das, was Teil von etwas ist. Also gar keine Möglichkeit irgendeiner Einflussnahme in irgendeiner Weise, weil es gibt da keine zwei, das ist das Grundproblem, es gibt keine zwei. Weil für Einflussnahme braucht es einen, der getrennt ist von dem, was er Einfluss nimmt. Es geht nicht. Es gibt nichts Zweites. Das ist das berühmte Non-Dualität, diese Nicht-Zweiheit. Wenn es was Zweites gäbe, dann gibt es möglicherweise auch einen, der kontrollieren könnte, etwas, was es Zweites gibt. Aber ohne Zweites, was gibt es da an Kontrolle? Ja? Das ist das Grundproblem, dass es da kein Problem gibt. Aber wenn es da keinen gibt, dann schaffen wir schon eins. Ne? Daraus machen wir auch noch ein Problem, dass es da kein Problem gibt. Weil, Mann, ist das heute langweilig. Wieder kein Problem. Das ist total kreativ, das Ding. Es schafft sich Probleme, die es ohne ihn gar nicht gäbe. Ja. Gibt es sowas wie absolute Wahrnehmung? Es gibt nur absolute Wahrnehmung. Es gibt nur Absolutheit. Absolutheit bedeutet nicht Zweiheit. Absolutheit bedeutet das, was ohne Zweites ist. Absolut. Die absolute Losheit, weil es gar nichts Zweites gibt, an den es sich binden kann. Das ist die Selbstlosigkeit. Es gibt nur Selbst, aber Selbst wird das nicht wissen. Es ist Selbst, aber nicht, weil es das erfährt als Selbst. Es ist Selbst. Das ist die Selbstlosigkeit, weil das Selbst kennt kein Selbst. Weder kennt es noch kennt es nicht Selbst. Das ist die Absolutheit sein, aber keine zu kennen. Das Wissen zu sein, aber ohne Wissenden. Das ist die Natur, dein natürlicher Zustand, aber nicht ein Wissender, der dann ein Wissen hat, was sein könnte. Es gibt keinen Besitzer in diesem ganzen Ding. Du wirst dich nie besitzen können. Aber als Liebender, getrennt von deinem Geliebten, möchtest du das Geliebte besitzen, kennen. Ja, diese Grundtendenz von Liebe, die natürlich immer auch vom Besitz beansprucht ist. Ich will mich ganz und gar. Und ich will, dass ich mache, was ich will. Scheiße. Und das will jeder. Dumm. Wenn du sagst, dann kannst du nur tun, was du tust, das ist ja in sich logisch. Aber dann ist natürlich auch der freie Wille Illusion. Das ist eine Idee, ja. Ja. Das Wesentliche ist, dass es da gar keinen gibt, der ihn haben könnte. Genau. Es gibt ihn als, also es gibt den vorgestellten Habenden und das Vorgestellte, das er hat oder nicht hat. Aber schon der vorgestellte Habende oder nicht Habende ist schon eine Vorstellung. Also es fängt falsch an und es geht falsch weiter. Aus der Falschheit entstehen falsche Vorstellungen. Die erste falsche Vorstellung kreiert alle folgenden Vorstellungen. Das ist die Kette von Falschheit. Falsch, falsch, falsch, falsch. Ja. Ist die erste falsche Vorstellung des Ich? Ja, das ist das relative Ich, also wo selbst sich selbst vorstellt. Und damit hat sich es getrennt. Da trennt es sich nicht mit, es ist ja nur eine vorgestellte Trenntheit. Aber scheinbar wird nach einer Zeit, gewöhnt es sich an diese Vorstellung, dann wird die Vorstellung Realität. Also Shiva wird wach und schafft sich ein Puppenhaus und spielt mit Puppen. Solange, an einem bestimmten Punkt kann er nicht mehr unterscheiden, ob er jetzt nur spielt oder nicht spielt. Dann wird er selbst zur Puppe. Dann möchte er wieder raus aus dem Puppenhaus. Und desto mehr er nicht Puppe sein will, ist er Puppe. Der Trick ist so unendlich. Und dass er irgendwann mal aus irgendeinem Zufall Puppe Puppen sein lassen kann und sich Puppe oh Puppe oder nicht Puppe, welche Puppe, Puppe Puppe. Und auf einmal ist er auch als Puppe ganz absolut. Oder was auch nicht. Dieses, ja. Aber das ist nicht gewollt. Das ist eigentlich gar nicht im Programm. Das ist so eine, im Englischen sagt man Loophole, eine Gesetzeslücke. Die gar nicht. Es lässt gar nichts. Ja, er lässt sein Ego nicht. Er lässt gar nichts. Es gab nie ein Ego. Er kann ja nichts lassen. Es auch nicht. Ja, von alleine. Es muss nicht und er das, was müsste, kann nicht und das, was kann, muss nicht. Mhm. Auch nicht von alleine. Das ist das Schlimme. Das Es, was du Es nennst, muss gar nichts. Das ist immer, das weiß gar nicht, wie es ist. Ja, aber was ist dann dieses? Wie kann ich das bezeichnen? Gar nichts. Muss man doch nicht bezeichnen. Okay, sag ich immer. Nee, kenne dich, wie du dich im Tief-Tiefschlaf kennst. Das ist doch ganz, ganz einfach. Sei das, was du auch ohne die Anwesenheit eines Seinen bist. Und das, was jetzt mit ist, ist nicht verschieden von dem, was ohne ist. Sei das, was mit und ohne ist. Das ist doch nichts. Das ist doch nicht irgendwas, das dann ploppen muss. Das bist du jede Nacht und das bist du nächste Nacht, dann bist du wieder Anwesenheit, Abwesenheit, Anwesenheit. Und du bist in der Abwesenheit genauso, wie du in der Anwesenheit bist. Das, was du bist. Mehr nicht. Und sei das. Das hat nie Probleme gehabt. Das wird auch nie Probleme haben. Das hat mit nichts etwas zu tun, aber auch mit nichts zu tun. Es ist das. Es ist doch nichts einfacher. Du kannst es nur nicht haben. Das ist das Problem. Du kannst es nicht kontrollieren. Du brauchst es auch nicht kontrollieren, weil du es bist. Du hast hier nichts verloren. Und alles, was du findest, brauchst du nicht. Von vornherein nicht. Ja. Der Beobachter ist es anders, so ein Zufallsprodukt, das mal auftaucht. Das ist wie eine Kamera, die auftaucht und wieder abtaucht. Eine Beobachterstellung. Das ist so ein Referenzpunkt, den man hat. Ich habe auch so einen Referenzpunkt. Das ist so hier Renzpunkt. Das weiß ich auch, warum das Buch so heißt. Karl Renz Punkt. Mein Referenzpunkt. Nee, es ist der Beobachter, du bist das Beobachtete und dann ist der Beobachter und dann der Zeuge. Du schwingst immer dazwischen durch. Und natürlich möchtest du immer im Zeugegewahrsein verweilen. Weil da ist angenehmer, als im Beobachtete oder dem Beobachter zu sein. Du hast ja Vorteilsplätze. Das nennt man Mind. Das ist also der berühmte Verstand, der unterscheidet zwischen mehr oder weniger gut oder schlecht. Und da hinten das Samadhi ist besser als da vorne Samadha. Ich bin vollkommen damit d'accord, dass es so ist. Aber dieser eine, der natürlich da einen Vorteil hat, hat immer den Nachteil, dass er einen Vorteil braucht. Und das, was deine Natur ist, hat, kennt weder das eine noch das andere. Das ist für mich der absolute Vorteil, nämlich gar keinen zu brauchen, weder noch. Aber das, was jetzt den Vorteil hat, durch eine da zu verweilen, etabliert zu sein in einer Abwesenheit oder vor allem Seienden zu sein, und das Ganze, was man so hört und liest, ist natürlich ein Nachteil, weil es da einen gibt, der ihn braucht. Also auch der größte Vorteil ist ein Nachteil, weil du etwas bist, der ihn brauchen würde. Aber für mich die Qualität von Sein ist, das zu sein, was weder noch kennt, was man niemals sein kennt, weder selbst noch wissen oder irgendetwas kennt oder braucht. Das ist die Sat, das Sattsein und nicht satt werden müssen, dass das etwas satt macht. Und alles, was durch etwas anderes satt gemacht wird, ist natürlich daran wieder geknotet, dass es satt sein muss. Das satuiert. Ja. Nochmal, ist das erfahrbar? Der was? Ist das erfahrbar? Was denn? Das was? Ist das erfahrbar? Was denn? Was du gerade sagst. Es ist nicht erfahrbar. Du kannst doch nicht sein, was du bist. Also die absolute Erfahrung, dass du bist, die ist jetzt und immer da. Das ist doch nicht etwas, das kommt und geht. Und weil es immer jetzt und immer da ist, ist es nicht in der Kette von Ereignissen. Weil es nicht manchmal da ist, manchmal nicht da ist. Ohne diese absolute Präsenz, deine absolute, gäbe es gar keine Vision von dir, von irgendeinem, was auch immer, Erfahrung. Das zählst du nie mit, deine absolute Anwesenheit. Das Wesen, was du bist. Diese absolute Erfahrung, dass du bist, die ist jetzt und immer da. Die ist nicht bedingt an eine relative Erfahrung von Dasein oder Nicht-Dasein. Mehr nicht. Und sei das. Da gab es nie irgendetwas, was man erreichen muss oder nicht erreichen muss. Das ist aber zu einfach für euch, ich weiß das. Ihr wollt es ja kompliziert haben. Ihr wollt ja damit angeben können, bei euren Freunden oder so, dass ihr jetzt etabliert seid irgendwo. Weil da hat man ja was von. Aber da gibt es nun mal kein Haben. Das ist wie, bist du ehrlich oder fromm? Ist das eigentlich bei diesen Zählungen, wenn die Zählen immer einer fehlt, ist das dann der, der immer fehlt, so wie bei Montana Sacker, oder wenn ihr so zählt? Was? Die zählen nochmal durch, wie viele Leute sie sind. Ach so. Dann immer einer fehlt, ist das dann der Zähler fehlt. Ja, der Zähler fehlt immer, weil der Zähler zählt den Zähler nicht. Ja. Er zählt nur das, was man zählen kann. Weil das, was wirklich zählt, kann man nicht zählen. Das ist die 0-0. Unzählbar. Der zählt immer 1-2, aber er zählt nie das, was wirklich zählt. Also das, was alles erfährt, auch den Erfahrer erfährt, das Erfahren erfährt und was erfahren wird, das ist so natürlich, das nimmst du gar nicht mehr für ernst. Diese absolute Anwesenheit, in der dann ein Erfahrener, ein Seher, ein Sehen und Gesehenes erscheinen, das zählst du 1-2-3, aber das, was das erfährt, weil ohne das gäbst das Ganze nicht. Das zählst du nicht. Weil das ist das Einzige, was zählt. Aber unzählbar ist. Das nennt man 0-0. Das ist die Null der Null, weil die Null kennt auch keine Null. Du bist die Null und das zu sein, was die Null ist, kümmert dich, kümmert keinen. Du bist immer 1, 2, 3, 1, 2, 3. Immer im Tanz des Foxtrott und 1 daneben, so 1, 2, 3, 4. Oder Wiener Walzer. Oder du möchtest immer harmonisch tanzen. Oder der hinten tanzt nie mit. Darum heißt du da vorne Eintänzer. Ein Tanz, zwei Tanz, Falztanz. Ja, wo waren wir? Du schreibst. Wer schreibt, der bleibt. Das hat mein Opa immer gesagt. Wer schreibt, der bleibt. Naja. Ja, der 10. Mann ist auch immer wieder gern genommen. Wo der Heilige kommen muss und sagen, ihr seid doch vollzählig. Geht nach Hause und sagt es euren Weibern. Das hat er nicht gesagt. Doch, die sind ja nur nicht nach Hause gegangen, weil sie Angst hatten, weil sie nicht wussten, wer fehlt. Weil sie dann der Witwe das nicht sagen wollen. Die wussten gar nicht, wer die Witwe ist. Kennst du die Geschichte nicht? Die kenne ich nicht. Das ist die Geschichte. Die haben nur Angst um die Weiber gehabt. Damit sie nicht wissen, wer die Witwe ist. Wem wollen wir jetzt Beileid wünschen? Was hast du mit dem Daumen gemacht? Schnitten. Ja, das darf nicht mehr. Ja, noch irgendwas? Nix mehr, ne? Haben wir die Seele hinter uns. Hat die liebe Seele Ruhe? Wenn sie keine Seele braucht, weil sie Seele ist. Mann, ist das eine Seele. Ein Mensch von Seele. Ein Mensch von einer, eine Seele von einem Menschen. Das ist der wahre Mensch, nennt man ihn dann, ne? Jesus. Der wahre Mensch. Eine Seele von einem Menschen. Der absolute Mensch. Der absolute Geist. Der absolute Vater. Ja, da wird ja viel geschrieben. Es steht ja auch geschrieben, ich bin der Weg, ja. Die Wahrheit und das Leben. Ja, stimmt ja auch. Jetzt, wenn ich da einfüge, ich bin, ist die Wahrheit. Kannst du halten, wie du willst. Glaubst du, du bist es. Das kannst du nicht sein. Aber interessant ist doch, dass man das fast mit Advaita verbinden könnte. Come on. Diese Aussage. In Indien nennen sie sogar Jesus ein Avatar. Eben doch, ja. Doch, doch. Da, die haben da den total d'accord. Auch mit Inshallah oder Mohammed. Die sind da nicht so penibel. Da gibt es auch tausende von Göttern, da machen sie nichts draus. Sind alles nur Erscheinungen Brahmans und nennen die so oder. Ein mehr oder weniger, vollkommen wurscht. Aber hier in dieser monogamen Scheiße hier, ein Vater da oben und dann alle ducken sich, das macht Angst. So eine Überfigur. Tja, noch Fragen zum... Hilft auch nicht, aber sieht auch gut aus. Das gibt eine ganz andere Bedeutung, die haut sich auf die Schenkel. Ne? Ich hab mich noch nie in meinem Leben so viel massiert. Überall. Ich weiß, es ist nicht nur Licht. Oder doch? Dieses, ja. Sein ist natürlich auch jenseits jeglicher Moral und Ethik. Es kennt gar keine Moral oder Ethik. Du würdest also das Sein, was du bist, also das, was der so komprimiert sagt, würdest du auch zum Serienkiller dann sagen. Absolut. Weil du kannst nicht das eine oder das andere haben. Es gibt Heilige und die schaffen auch die Unheiligen. Die kommen im Doppelpack. Das Gute kommt mit dem Bösen. Es gibt nicht nur das eine. Und da gibt es den Serienkiller und den Einzelding und der Vatermörder und alle Möglichkeiten von Hässlichkeiten und Schönheiten, was man jetzt von irgendeinem Standpunkt aus als hässlich. Also von der Absolutheit von Sein ist das eine weder hässlich noch das andere schön. Es ist einfach nur wie der nächste Schluck Kaffee oder das Nächste, was das Nächste ist. Also die Absolution der Kirche ist das, was du bist. Wenn du das bist, was du bist, ist jeder Moment die Absolution deines Seins. Da gibt es keine Schuld drin. Es gibt auch keinen Serienmörder. Es gibt nur absolute Handlung der Absolutheit selbst. Ja, ohne freien Willen gibt es sowieso keine Schuld. Ja, aber ohne freien Willen ist auch schon wieder eine Idee, dass da einer keinen freien Willen hat. Ja, okay. Das ist schon wieder, da kommt einer mit zurecht, weil damit kann er überleben. Also mit dem Konzept, ich habe keinen freien Willen, ich bin nicht der Handelnde, da habe ich in Bombay immer mit viel zu tun. Weil die haben das alles falsch verstanden, was sie von dieser Gata oder Ramesh oder so mitgekriegt haben. Non-Duaship bedeutet, es hat nie einen gegeben, der weder noch was getan oder nicht getan hat. Es ist nie etwas passiert. Da fängt das Handy wieder an. Also ein absoluter Non-Duaship heißt, es ist absolut nie etwas passiert. Es bedeutet, alles ist jetzt und immer da. Es gibt keine Handlung, es gibt kein Kommen und kein Gehen. Es ist auch nie etwas passiert. Passiert heißt Kommen und Gehen. Es passiert nichts. Und es ist auch nie einem etwas passiert. Es ist auch nie einem gegeben, der getan oder nicht getan hat. Hatte oder nicht hatte. Es gibt dem Habenden von Grund auf nicht. Dieser Besitzer ist von Grund auf eine Vorstellung. Und die Vorstellung hat nie etwas besessen. Kann nichts besitzen. Du bist der absolute Besitzer, in dem du bist, was das ist, was du bist, das Sein an sich. Du bist also der absolute Besitzer deiner selbst, weil du das Selbst bist. Es gibt da kein zweites Selbst, das du besitzen könntest als etwas Zweites. Also indem du bist, was du bist, bist du der absolute Besitzer. Das, was Wissen ist, du bist, du hast aber kein Wissen. Du hast damit auch keine mehr oder weniger Wissen. Du bist nicht im Vergleich von irgendetwas. Du bist auch die absolute Dummheit. Du bist die absolute Schönheit. Du bist auch die absolute Hässlichkeit. Du bist das Nominale in dem, was ist. Das Nominale heißt das Hauptsächliche, das Wesentliche von Sein, das Wesen an sich. Und alle anderen sogenannten Spiele von unwesentlichen Vorstellungen und Attributen und irgendetwas sind was immer Nebeneffekte deiner Absolutheit. Also es gibt nur eine Medizin zu sein, was du bist. Weil das, was du bist, war nie krank und braucht keine Medizin. Und jede andere Medizin ist bitter. Und macht dich nur kränker. Nämlich bestärkt die Illusion, dass du zu dem werden könntest, was du bist, durch etwas. Dass du heil sein musst, um zu sein. Warum sollte das Sein heil sein, um sein zu sein? Das Sein kennt weder Heil noch Unheil. Was soll denn da heil werden? Hitler vielleicht. Heißt denn das, dass du dich nie nervst, weil du Schmerzen hast? Ich nerv mich ständig. Aber ich bin der Nerver, das Nerven und das Genervte. Macht ja nichts. Nicht nerven ist genauso anstrengend. Nerve ich mich doch gleich. Ich kann mich aber sogar beschweren bei mir, es hilft aber nichts. Ich beschwere mich ständig. Warum denn ich? Dann kommt so, der Linke sagt, warum denn ich? Dann sagt der Rechte, warum denn nicht? Das ist immer so Ping-Pong. Aber es ist so schmerzhaft dann, ne? Weil du nicht kämpfst oder was weiß ich. Klar, ich kämpfe ständig. Nicht kämpfen ist anstrengender als kämpfen. Gute Besserung. Ich bin unverbesserlich. Ich fand das gut, die Unverbesserlichen, die Mutter der Nation, wie hieß sie? Inge Meisel. Die war unverbesserlich. Und genauso ist das, was du bist. Unverbesserlich. Besser geht nicht. Und das andere ist immer krank. Du erlebst dich nur als Krankheit. Als das, was du bist, wirst du dich nie erleben. Krank, krank. Schon als geborenes Baby schreist du rum. Immer Hunger. Immer unzufrieden. Also Gott, wo Gott sich kennt, ist er unzufrieden. Rundauf. Also da, wo er ein kennender Gott ist, hasst er sich schon. Und möchte aus diesem Hass in die Liebe wieder zurück. Aber desto mehr in die Liebe zurück will, hasst es. Hasst er etwa. Er hasst. Hast du es oder hast du es nicht? Er hasst. Hasst er es. Er hasst es. Nee, er stellt sich selbst die Falle und ist absolut reingetreten. Scheiße. Was für ein Hund, ne? Das ist im Englischen gut. Er ist Gott, aber wo Gott sich kennt, wird er zum Doc. Zum Hund. Gott wird zum Doc. Und dann hat er Doktrinen kommen daraus. Dogmas. Alle Konzepte. Da kotzt sich Gott aus als Doc. Dann dockt er an. Dann wird er zum Captain mit dem Schiff und dockt überall an. Heiratet irgendeine andere Seefrau. Seejungfrau will er am besten Seejungfrau, aber nicht so oft zu kriegen. Wir sind rar. Rar gesehen. Gut, schwierig, doch ja. Schwierig. Ja. Schwierigkeiten unendlich. Ja, ich finde es aber, das Doc, Gott und Doc, das ist so, die Buchstaben sind genauso. Oder wie An- und Abwesenheit, ist Koma und Amok. Koma ist dann der Tief-Tief-Lab und Amok ist dann die aktive Präsenz. Aktiv, inaktiv. Die Griechen hatten schon ihre Wortspiele. Oder Roma ist Amor, der Gott der Liebe, und dann alle Wege führen zur Liebe. Schon schießt er wieder, der Junge. Ab durchs Herz. Herzschmerz ist der tiefste und undankbarste. Kommt ja eh nichts bei raus, ne? Ein falsches Wort und es tut weh. Wenn der mir das noch einmal sagt, lass ich mich scheiden. Dann denkst schon, du hast dein harmonisches Gegenstück gefunden, dein Soulmate, und der sagt dann das eine Wort, was du nie hören wolltest. Und dann sitzen die Psychiatrien, sitzen wir voll von romantisch-depressiven Schizophrenikern. Wir sind so im Herz verletzt. Wir haben alles von der Welt verloren. Ich habe das Beispiel, ein Onkel von mir, der hat mit 18 nach der Bundeswehr, hat er diese Trauma gekriegt, hat ihn so, und der war so wütend, aggressiv, Schübe. Allein deswegen. Wenn Gott es richtig wehtut. Alles romantische Enttäuschung. Gott enttäuscht sich und ist sich böse. Wird dann aggressiv. Alles drin im Programm. Da sind alle tragischen Romanzen und Ding und Gott als Racheengel und Ding und haut sich selbst einen rein. Immer wieder auf die Glocke. Schiller, Locken. Osterspaziergang. Pang. Süßer die Glocken, die klingen. Und dann warten auf Godot. Ja, warten auf Gott. Oh. Das ist warten auf Gott. Oh. Aber Gott kommt nie. Das Schwein lässt sich nicht blicken. Er schickt immer nur die Hunde los. Ja, ich male ein bisschen schwarz. Ne? Ich bin so die Rache der Osten. Der schwarze Kanal. Der schwarze Kanal. Ja, Köpfe müssen rollen. Kopfsalat. Da wird Christa wach, sobald man irgendwas vom Essen sagt, schon. Da geht's los. Oder? Lieber essen als schmerzen. Das war fein. Ich sag nichts. Wir wissen, was du wolltest. Sag jetzt lieber nichts. Naja, wir haben noch 5 Minuten. Oh. 5 Fragen. 5 Antworten. Schnell runde jetzt. Damit ich so eine überbrücke. Bist du schwanger, ja? Ne? Ich sag jetzt lieber nichts. Meistens die Leute, die mich kennen, die sagen mir sowas nicht. Wissen schon warum. Aber. Eins mehr oder weniger kommt ja auch nicht voran. Wem was? Ich habe nur gut gegessen. Ja, es kommt immer davon. Man geht essen mit wem und dann. Ist der Wein gut und Ding und auf einmal denkt man, oh ja. Da können wir nur einen draufsetzen. Wo kommt das her? Sag mich nicht. Candlelight Dinner. Von vornherein. Dumm gelaufen. Naja, aber was wird's denn? Jack? Ein Zwerg. Das ist nicht schlecht. Meinst du, bei allen, wo der Kondom geplatzt ist, da kommen Gnome raus? Geplatzter Kondom nur. Mach mal Platz da. Das war für mich wirklich die Hölle, jetzt festzustellen, wie gesagt, die Frauen haben Vakuum, das einsaugt die Spermen Und es kommt gar nicht mehr drauf, wer der Schnellste ist und der Stärkste, sondern einfach nur, wer sich treiben lässt. Ich dachte immer, der stärkste Samen, also der Schnellste kommt an und dann der Erste kommt durch. Nein! Wer sich einfach treiben lässt, weil der wird am besten gesogen und der ist als Erster da und dann macht es einfach auf. Und darum sieht man sehe ich die Menschheit natürlich ganz anders. Weil wenn wirklich der Stärkste immer und der Schnellste, die Menschheit müsste ja ganz anders sein. Ich dachte mal, das stimmt was nicht. Aber dann habe ich wirklich mal eine neue Forschung, so wie das wirklich funktioniert. Und da war wirklich, dass da mehr Saugen ist als Strom. Von der, oh, das hat mein Weltbild natürlich. Also treiben lassen. Das ist deine Natur. Weil es, was? Das Vakuum, was? Was denn? Treib es, sag ich. Treibhaus habe ich noch nie gehört von dir. Das Leben ist ein Treibhaus. Treib es. Treib es. Warum nicht? Ich habe noch nie von dir gehört. Ja, das heißt ja auch schon, only tribes will survive. Ja. Only in tribes will survive. Hat er gesagt. Treibengel. Die Abgetriebenen findet man nicht mehr, ne? Nein, die sind weg. Also, woanders. Sind woanders. Spüli. Gut. So, letzter Wille. Mann mit Brille. In Frankreich heißt Toilettenbrille auch Toilettenbrille. Habe mich auch gewundert. Ich dachte, die wären anders drauf. Sowas freut mich immer oder irgendwas, denke ich immer, es gibt doch noch was viel zu erkunden. Ne? Ich dachte, wir hätten nicht so viele Ähnlichkeiten mit den Franzosen, aber es ist doch einiges. Klobrille heißt bei denen auch Klobrille. Auf Französisch dann aber. Was heißt es denn dann? Was? Keine Ahnung. Du musst anders wieder fragen. Ich behalte doch sowas nicht. Das hier kennt keiner Französisch. Geschult. Geschult schon. Nichts übrig geblieben. Schnell wieder vergessen. Okay, mach mal Pause. Ich habe gerade Befehl gekriegt. Also wenn einer noch bezahlen möchte, müsste,